Dumme Sprüche, bevor das Intro kommt? Hat jemand einen? Hat jemand was vorbereitet? Ich habe einiges vorbereitet. Na, dann hau raus. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Drrr, hallo, hier sitzen mal wieder zusammen. Der Jürgen, der noch mit seiner Wiimote kämpft. Der Dominik, der schon die Wiimote unter Kontrolle hat. Und der Philipp, der den beiden gegenüber sitzt. Und sich gerade nochmal gestretched hat, bevor es losgeht. Ja, aber hallo, so na klar. Ich habe vergessen, mich aufzuwärmen. Können wir nochmal? Ja, na klar. Kommen wir nochmal rein, wie es so schön heißt. Genau. Wie geht's euch? Ich möchte auf diese Frage nicht antworten, lieber. Ich verweise auf einen zweiten Podcast an dieser Stelle. Okay, dann für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle anderen sei hiermit gesagt, heute gibt's keine Folge, wie wir sie sonst haben, sondern eine Bonus-Deluxe-Sonderfolge, in der wir mal Revue passieren lassen, was so die letzten zwei Jahre passiert ist. Ich fühle mich total nackt, weil normalerweise sitze ich hier immer und habe einen riesenlangen Zettel mit Dingen, die ich irgendwie vorlesen muss und heute habe ich gar nichts. Stattdessen habe ich einen riesenlangen Zettel. Der ungefähr so groß ist wie so ein Zettel in der Wirtschaft, würde ich sagen. Den könnte man tatsächlich doch auch verlosen, den wollen die Menschen garantiert unbedingt haben. Der wird danach, da sind alle unsere 8 Folgen drauf, die wir bisher gemacht haben, aber ich habe irgendwann aufgehört, die kompletten Folgennamen auszuschreiben. Weil die einfach zu lang sind. Aber ich noch sagen, Stichworte nur die Titel, nicht die ganzen und habe parallel mein Google Drive offen, wo wir quasi eine Liste pflegen. Oh. Aber warum hast du das abgeschrieben, wenn du das auch von deinem Telefon ablesen könntest? Damit ich das schön abhaken kann. Weil wir haben nämlich vor, tatsächlich jede einzelne Folge zumindest kurz anzureißen. Okay, spätestens jetzt haben wir 50% unserer Hörer verloren. Und Hörerinnen. Und wir landen über der 4-Stunden-Marke. Nein, das ist nämlich ganz wichtig, dass wir eben nicht die 4-Stunden-Marke heute knacken. Aber ja, also es ist schon deutlich rausgekommen, das ist keine gute Einstiegsfolge. Solltet ihr als erste Folge hier gelandet sein, empfehlen wir drei jeweils einen Podcast. Welcher Podcast eurer Meinung nach ist geeignet, um mit uns, einzusteigen? Also Philipp, du musst bei deinem Wording schon ein bisschen besser aufpassen, denn es handelt sich nicht um einen Podcast, sondern um eine Podcast-Episode. Du hast natürlich recht. Also die beste Einstiegsfolge meiner Meinung nach, boah, das ist hart. Ich würde den Herrn Stiegler empfehlen. Wie heißt die Folge, Dominik? Du hast die Namen. Franz Stiegler trifft seinen Bruder Charlie Brown, ist die Nummer 25. Ja, das finde ich das ist eine runde Sache. Oh, da ist alles drin, ne? Action, bisschen so verklärte, Romantik ist vielleicht das falsche Wort, aber. Verklärte Nazis. Ja, auch die. Ja, da ist eigentlich relativ viel drin. Ich wollte gerade sagen, die sind ja bei uns relativ häufig gesehen irgendwie. Ich finde gar nicht mal so. Ich habe ja erwartet, als wir das Projekt gestartet haben. Nee. Aber da können wir dann gleich nochmal bei Folge 0 vielleicht auch drauf. Ich habe ja gedacht, dass wir in jeder zweiten Folge irgendwie über Nazis reden müssen. Und hat sich rausgestellt, geht eigentlich auch ganz gut mit wenig Nazis. Ja gut, ich sag mal, sie kommen halt allein schon deswegen häufig vor, weil wenn wir ein Thema betrachten und uns nicht an einer Person entlanghangeln, sondern an einem Thema, dann streifst du bei der europäischen Geschichte eigentlich immer zwangsläufig irgendwo das Dritte Reich. Und oft sind da einfach irgendwo einschneidende Geschichten drin. Ja, aber man kann es oft auch einfach abhaken und sagen, so, jetzt war der Zweite Weltkrieg, aber der hat für die Geschichte überhaupt keine weitere Relevanz. Und das ist genau die Art von Ausschweifungen, die wir im Nachfolgenden vermeiden wollen. Das heißt, dann etwas ach komm. Ich werde moderationstechnisch eingreifen. Oh. Philipp, was hast du denn für einen Favoriten zum Einstieg? Oh, für einen Einstieg, da würde ich mal sagen, ich weiß ja noch nicht, ob der potenziell oder die potenziell hörende Person eher etwas derbe oder eher etwas leichte Kost haben. Da würde ich erstmal auf Maurice Empfehlung. Blitcroft, dem schlechtesten Golfspieler aller Zeiten, plädieren, denn die Folge hat eine schöne Lebensgeschichte, ist eine runde Sache. Und ich weiß noch, wie ich in dieser Folge bei Jürgen zu Hause saß, als wir dort aufgenommen haben. War das bei mir zu Hause? War die? Kann sein. Die bin mir nicht sicher, egal wie, aber ich weiß noch genau, dass ich da saß und mir dann gedacht habe, oh Gott, nein, jetzt wird es eine Sportgeschichte. Oh, ich habe so keinen Bock auf einen Sportler und sein Lebenswerk. Und dann wurde es aber doch so ganz anders, dass ich als alter Sportguck-Muffel echt voll auf meine Kosten kam. Das ist die Folge 6, Morris G. Flitcroft, Profigolfer, Kranführer, Legende. Und dann frage ich dich doch auch noch, das sehr Dominik, nett, dass du das tust. Ich habe eine sehr unpopuläre Meinung hier in unserer Runde. Und zwar bin ich der Meinung, dass man wirklich von Anfang an hören sollte. Mit der 0-0, sorry, aber diese Folge ist echt beschissen. Ja, wir haben uns noch nicht ganz eingegroovt. Ja, die Tonqualität ist vielleicht noch nicht ganz optimal. Aber ich denke, dass wir wirklich schön sequenziell bisweilen besser geworden sind, was man A, gut hört. B, das nach wie vor eine Folge ist, die super interessant ist und super lustig, die super kurz ist im Vergleich. Wir haben damals die ist echt eine auf halbe Punkt, Stunde, ja. Die ist so auf den Punkt. Und naja, also die ja. Folge, das Thema für die Folge, die hatte ich ja schon lange parat, bevor dieser Podcast quasi überhaupt losging. So, da war mir klar, okay, wenn wir das machen, dann wird das die erste Folge. Aber was sich dann so ein bisschen geändert hat, ist, dass wir, glaube ich, inhaltlich mehr in die Lebensgeschichten der Personen gegangen sind. Und das finde ich jetzt so rückblickend betrachtet total spannend, weil bei so ganz vielen Personen gibt es halt eine große Sache, die irgendwie in dem Leben passiert ist. Und man kann die auch kurz abhandeln, ja. Den Vorwurf, dass wir manchmal etwas in die Tiefe gehen oder etwas zu sehr in die Tiefe gehen, lasse ich mir gern gefallen. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, rauszukitzeln, rauszustreichen, warum jemand an dieser Stelle in seinem Leben dann so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ja. Und das kann man oft halt, es fängt in der Kindheit an. So, das ist halt so. Und ich finde es gerade spannend, wenn du so gegenläufige Geschichten parallel erzählst, wenn du eine Person hast, die zum Beispiel der Verbrecher in der Situation ist. Ne? Ich male jetzt mal ein fiktives Beispiel. Und gleichzeitig erzählst du aber die Lebensgeschichte von der Person, die dann ausgeraubt wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie beiden da aufeinandertreffen, in diesem schicksalhaften Moment und dann irgendwas Besonderes passiert. Dass du verstehen kannst, warum beide sind, wie sie sind und warum sie so reagieren. Aber so ein Beispiel haben wir ja gar nicht eigentlich. Nee, finde ich schon, dass du, weil du erzählst dir immer mehr noch, was passiert. Also von daher, das finde ich doch eigentlich alles ganz prima. Ich habe auch neulich von jemandem den Tipp gehört, generell bei Podcasts immer die neueste Folge anzuhören und man sagt, ach ja, das ist nicht schlecht, dann chronologisch zu hören, weil man weiß, bei welchem Ergebnis man rauskommt. Naja, also grundsätzlich ist es bei uns ja inhaltlich total wurscht, wo man anfängt, aber es ist wie bei jedem anderen Podcast ist es oder bei Serien oder sonst irgendwas, es gibt halt oft Referenzen auf Vergangenes und die versteht man natürlich dann nur, wenn man es richtig rumhört. Aber ich glaube nicht, dass das dann einen Folgengenuss so empfindlich stört, dass man das nicht trotzdem machen kann. Ja. Also ich glaube, man kann auch gut durch die Themen springen und einfach auch nur, ich meine, man kann ja auch nicht erwarten, dass die Leute alles hören. Ich meine, wir haben jetzt über 100 Folgen, so wenn man die anderen dazu zählt. Wir sind ja nicht Lou Reed. Man kann ja auch einfach sich ein Thema raussuchen, das man spannend findet und dann nur das hören. So. Und das funktioniert auch. Wir haben in der letzten Folge aufgerufen, dass die Hörerinnen und Hörer ihre Lieblingsfolgen mit uns teilen sollen. Und tatsächlich haben drei Hörer tatsächlich nur das getan. Und zwar der Henning hat gesagt, dass mein Leid ihn unglaublich begeistert hat in der fantastischen Folge, die da heißt The Greatest Love Story of All oder Dominiks schweres Karl-Tenzler-Trauma. Das war die 16 damals. Das war die schönste Geschichte, wenn ich so überlege. Das ist, glaube ich, meine Liebe. Ey, du warst so grau im Gesicht. Du tatst mir in dem Moment so leid. Also für diejenigen da draußen, die Folge noch nicht gehört haben, ist, glaube ich, wir sind ja natürlich jetzt in Spoiler-Territory. So, ja. Bisweilen ist der Clou einer Folge später erst rausgekommen. Ich glaube, dass wenn wir jetzt retrospektiv da drauf gehen, müssen wir schon irgendwie den Story-Twist jeweils mitnehmen, also wer das nicht möchte. Wobei es gerade bei der Folge ein Twist war, der relativ früh kam, oder? Also das hat sich danach noch relativ lange gezogen. Ja, also die Quintessenz der Handlung war, dass der Herr Tenzler seine geliebte Frau der Tuberkulose, auch ein Running Gag, der immer wieder aufkommt, an die Tuberkulose verloren hat und das nicht so ganz akzeptieren wollte. Naja, wobei, und ich meine, auch Frau war ja so ein bisschen relativ, sag ich mal. Seine Lebensgefährtin. Naja, auf jeden Fall hat er die im Wesentlichen dann einfach im Wohnzimmer rumstehen gehabt und hat versucht, die zu balsamieren und dergleichen. Und das wurde zunehmend widerwärtig. Ja, und es war die meiste Zeit gar kein Wohnzimmer, sondern es war das Flugzeug, das irgendwie hinterm Haus im Garten stehen hatte. Stimmt, mit den zu großen Reifen. Das niemals abgehoben ist. Aber das war so ein geiler roter Hering, fand ich in der Erzählung, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was passiert jetzt mit diesem beknackten Flugzeug? Irgendwann hebt der damit ab oder irgendwas Dummes muss damit passieren. Oder das Militär kommt vorbei und kassiert das Flugzeug ein oder irgendwas Blödes. Aber nix. Ja, sie haben es irgendwie dreimal umgezogen, glaube ich, in der Folge, ja. Aber es ist irgendwie trotzdem stand es nur rum. Aber es ist, ja, es ist so schön sinnlos einfach. Die schockierende Zusatzinformation, die uns der Henninger zukommen lassen, ist, dass er die Folge mit seiner 13-jährigen Tochter gehört hat und dass die die Folge auch super fand, was wir nicht so ganz uns sicher sind, ob das wirklich für eine 13-Jährige die Richtung Unterhaltung ist. Aber dann erinnere ich mich, was ich so mit 13 so geguckt habe. Ich habe die Tage alte Game One. Was erinnert ihr euch an den Plauschangriff von Game One? Der heißt ja unterdessen anders. Oder? Ja, aber der heißt, entweder der heißt anders oder ist ja kein MTV. Nee, jetzt heißt der Game, Game One, oder? Und damals hieß MTV Game One, ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben die da so erzählt und der Gregor, der da dabei ist, hat mit 5 Jahren Tanz der Teufel gesehen. What? Stimmt. Und dann haben sie, wenn ich mir das anschaue, dann ist es mit 13 unsere Folge dann noch relativ harmlos. Aber früher kann man ja auch, früher hat man das ja im Fernsehen gesehen und das war ja dann tatsächlich auch oft gar nicht so schlimm. So, wenn du auf RTL 2 irgendeinen ab 18 Film gesehen hast. Hast du die Handlung meistens ja nicht verstanden, weil so viel rausgeschnitten war? Ja, ich glaube, die Handlung ist tatsächlich bei Tanz der Teufel zweitrangig. Ja, diese blutigen Tanz-Effekte. Also ich habe auch noch so ein, es gibt ja so, wenn man an seine frühe Kindheit sich zurückerinnert, dann hat man ja oft nur so Fragmente, Erinnerungsfragmente und weiß gar nicht mehr, was da eigentlich sonst so war in der Zeit. Ich habe so ein Erinnerungsfragment ist so, ich weiß nicht, da war ich vielleicht 7 oder 8. Und da habe ich bei meinem Cousin übernachtet und wir haben heimlich zusammen Conan der Barbar geguckt. Oh. Und der hat mir aber immer die Augen zugehalten, wenn irgendwas geprügelt wurde. Oder ich habe von dem Film eigentlich nur oder seine Hände gesehen. Ja, also der psychologische Horror, der sich in meinem Kopf gebildet hat, hat die Menschen anscheinend extrem amüsiert, weil diese Folge ist tatsächlich auch auf den anderen beiden Top-Listen gelandet, die wir gekriegt haben. Ja, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt überlegst, welche Geschichte von denen, die wir hier erzählt haben, müssten eigentlich verfilmt werden, wenn sie nicht schon verfilmt worden sind. Nee, so, ja. Also da ist doch das ganz vorne mit dabei, oder? Aber da, ja, da kommen wir ja später nochmal drauf, wir können ja den Verfilmfaktor noch mitnehmen. Oh ja, genau, ich also wollte gerade sagen, wenn du dir auch anguckst, dass heute so Sachen verfilmt werden wie der Goldene Handschuh und ähnliches, was auch echt ziemlich widerlich ist. Ist das so widerlich? Das habe ich gar noch nicht gehört. Ja, da würde ich tatsächlich das Hörbuch gelesen von Heinz Strunk auch sehen. Ja, genau. Genau, das habe ich seit längerer Zeit schon auf meiner Ich bin da Liste. Tatsächlich nicht ganz so empfänglich für, aber es ist ja schon ziemlich, daneben, was der gute Mann anstellt. Aber dem Heinz Strunk kann man halt einfach so verdammt gut zuhören. Ja, also super. Ich habe tatsächlich einen Interpretationsfehler gemacht, weil der Andreas hat nämlich die 16er Folge nicht als Favorit, sondern hat die auserkoren als die Folge, die er nicht zum Einschlafen hört. Aber als einzige quasi. Also er hört irgendwie alles andere zum Einschlafen. Er hat 3 Lieblingsfolgen rausgepickt, auf die wir jetzt gleich noch eingehen, aber er hat gemeint, diese Folge hört er nicht zum Einschlafen und hat mit mir mitgefühlt. Vielen Dank dafür. Kudos. Wollt ihr in chronologisch, also ich bin mir nicht sicher, ob die Top 3 nach unten runterzählt, aber vermutlich doch. Das Leben von Karl Stülpner hat er als 3. Platz. Das geht quasi in Bronze, eine relativ neue Folge. Das ist auch interessant, yeah. Weil das, glaube ich, bei den wenigsten in der Top-Liste steht oder stehen würde, oder? Wie kommst du da drauf? Ich weiß nicht, die ist schön und die ist herzlich und die ist ergreifend, aber die ist, das ist halt eine, da fehlt Hollywood so. Das ist halt so eine deutsche Geschichte. Das ist die Folge 17, Karl Stülpner, der Robin Hood aus dem Erzgebirge. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es etwas ist, wenn du dort warst oder gerade dort groß geworden bist, dass es dann so ein Herzensthema ist. Also meine Theorie an der Stelle ist, das ist ja aus dem 1700 irgendwas oder so, ne? Also das ist schon relativ lange her und dementsprechend war da auch die Quellenlage nicht so super. Und dementsprechend hat genau das nicht funktioniert, was ich gerade schon meinte, dieses Rausstreichen, wie der Mensch zu dem geworden ist, irgendwas gemacht hat. So, das hat bei dem natürlich, wenn das nur so Legende, die weitererzählt und weitererzählt wird, dann geht halt viel verloren, es kommt viel dazu. Und du kannst aber gar nicht mehr so ganz genau fassen, was dieser Mensch eigentlich gemacht und gedacht und gesagt hat. Und es war ja auch nichts aus seiner Autobiografie. Also wir konnten ihm nicht wirklich in den Kopf schauen. Und das hört man dann wahrscheinlich auch. Aber also, was ich mir da gedacht habe, so amerikanische Helden kennt jeder. Aber das ist ja ein deutscher Robin Hood. Stimmt, ja. Und die Geschichte ist ja wirklich interessant gewesen, aber von dem hat man außer lokal wenig gehört. Ja. Das fand ich total überraschend. Und vor allem haftet dem eigentlich kein richtiger Makel an, so wie langweilig. Wie einigen anderen Helden. Das stimmt allerdings. Wobei er ja ein Outlaw war, also er war ja schon ein Krimineller. Ja gut, aber ich wollte gerade sagen, das ist doch, ich meine, das ist doch eigentlich etwas, was man langsam aus den ganzen Achs lernen könnte, dass entweder wir verfolgen die so halbseidene Geschichte von sehr halbseidenen Personen, die jenseits des Gesetzes oder darauf tänzelnd stehen, oder wir verfolgen die strahlende Geschichte von tollen Helden und stellen dann relativ schnell fest, und beziehungsweise erst so die letzten 5 Minuten von dem Podcast zieht dann Jürgen den sogenannten Raincheck und haut uns eins um die Ohren, was die Person sonst in ihrem Leben oder mit ihren Mitmenschen so noch angestellt hat. Aber das mache ich ja auch nicht in jeder Folge. Nö, aber das ist so, bei den Strahlehelden passiert das gerne. Bei den was? Bei den Strahlehelden. Bei den Strahlehelden. Also, ne, bei den Figuren, Maurice, wo man erstmal denkt, so Maurice. Mensch. Genau. Ja, aber da gibt es auch keinen schlechten Turn. Nee, Maurice ist aber kein so ein Strahleheld. Also Maurice ist doch der sympathische Verlierer. Ja. Aber zum Beispiel der Platz 2 ist auch eine Geschichte, die aus meiner Sicht nicht wirklich was Negatives hat. Und zwar ist es die 25, Franz Stiegler trifft seinen Bruder Charlie Brown. Da ist überhaupt nichts Negatives. Die war drin. Mega positiv und also ist ja die Geschichte von zwei Piloten, das ist das Wort, ja. Piloten im Zweiten Weltkrieg, einer auf Seiten der Amerikaner und einen auf Seiten der, oder Brite oder Amerikaner war es, der ja. Charlie Brown. Und Franz Stiegler auf Seite der Deutschen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt nicht spoilen. Sie treffen sich quasi in den Wirren des Krieges und werden Freunde statt Feinde. Sie treffen sich quasi an der Nordseeküste. An der Nordseeküste. Das ist eine bedingungslos schöne Folge gewesen. Und da haben wir, glaube ich, positives emotionales Feedback wie selten gekriegt. Da haben wir auch ganz viel militärisches Feedback gekriegt. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, das ist eh, dass wir viele Hörerinnen und Hörer haben, die offensichtlich einen Draht zur Militärhistorie oder da sehr viel Wissen haben, die uns dann auch im Blog, in den Kommentaren uns damit immer beglücken. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das auch so eine Ecke ist, wo ich so sehr wenig Infos habe in die Richtung. Und was dann manchmal auch gar nicht so gut in so eine Folge reinpassen würde, wenn man jetzt da alles en Detail bespricht. Aber natürlich für die interessierten Profis in ihrem Gebiet oder eben die Enthusiasten, dann natürlich was ist, was sie gern da ihr Wissen teilen können. Ja, das ist halt oft so ein Punkt, ne? Also ich würde oft eigentlich da auch noch viel mehr gerne zu solchen Themen mit transportieren, wenn es denn irgendwie eine Relevanz in der Geschichte hat, ne? Aber ich arbeite mich ja auch in diese Themen ein mit relativ wenig Vorwissen. So, also was Militärgeschichte angeht, da habe ich ja auch irgendwie außer Computerspiele eigentlich überhaupt keine vorweisbaren Erfahrungsschatz. Ja. Aber das war zum Beispiel auch super interessant, wer unseren Twitter-Account noch nicht auf dem Schirm hat oder unsere sozialen Kanäle, da gerne mal gucken, weil für diese Folge hat der Christian Weigel uns beim Thema Computerspiele also es gibt ein Computerspiel, was irgendwie ein auf Comic-Grafik-Niveau du einen Bomber im Zweiten Weltkrieg fliegen kannst. Und der Christian hat quasi uns, hat den Ach-Bomber gemacht und hat uns 3 auf Mission geschickt. Ach stimmt, die Sache. Als Pilot-Crew. Ja. Fand ich super interessant. Diese Folge ist tatsächlich auf Platz 1 auch bei Martin. Ich glaube, dass das quasi von 1 bis 10 runtergeht in der Top 10, die der Martin uns geschickt hat. Und erstens steht da Franz Ziegler. Ja, also das ist auch so für mich eine der die man auf jeden Fall gut weiterempfehlen kann. Weil ja, da kommt kein fieser Twist am Ende, aber das ist vielleicht gerade für Neuhörer auch ganz schön. Das ist träglicher, ja. Ja, man weiß, du musst erst mit dem positiven Gefühl die Leute so an die Angel nehmen, sagt man nicht, an die Hand nehmen. Dann in den Vulkan. Das verderbt uns. Naja, wie bei Drogendealern halt, der erste Schuss ist gratis. So, ja? Also du musst erst ein positives Erlebnis schaffen und dann hören sie dich hoffentlich auf Ewigkeit. Ich möchte ja glauben, dass jede unserer Folgen ein positives Erlebnis ist. Meinst du? Soll ich an der Stelle schon mal verraten, dass als ich die Folgen hier rausgeschrieben habe, schlicht und ergreifend nicht mehr wusste, was einzelne Folgen beinhaltet? Verrat's lieber nicht, Dominik. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Du musst ja auch mal überlegen, wie viele Stunden das vor uns sind, wie lang das her ist und wie viel danach wieder reingerauscht ist. Und als Hörer des Ganzen, und ich kenne es ja selber, ich höre ja selber unzählige Podcasts, und es ist ja so, dass du dann so einzelne Lieblingsfolgen oder auch einzelne Lieblingspodcasts hast, wo du dann auch total die Details von Folge 3 kennst, weil du die total lustig findest. Dann triffst du mal die Person, die den gemacht hat, und sagt dir auch so, oh, boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, weil du dich mit dem aktiv ganz anders auseinandersetzt, als wenn du das Ganze hörst. Aber ich muss dir auch sagen, also ich hätte wahrscheinlich auswendig nicht alle gewusst. 80% der Folgen gerade mal aufzählen können noch, die wir gemacht haben. Und ich habe mich ja mit dem nochmal. Ich wollte gerade sagen, und du hast sie geschrieben. Etwas intensiv auseinandergesetzt. Ja. Also ich habe konkret nur bei einer einzigen, also ich habe zwei Folgen, wo ich nicht mehr genau weiß, was der eine gemacht hat und was der andere gemacht hat, wo da der Unterschied war. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Ich kann dir ziemlich bei allen, glaube ich, noch sagen, wie viel Schnitt notwendig war bei den jeweiligen Dingen. Da kann ich mich relativ gut dran erinnern, aber ja. Der Platz 1 von Andreas finde ich super interessant, weil er hat geschrieben, natürlich Doppelpunkt. Und finde ich super interessant, dass er das als so selbstverständlich wahrnimmt, dass das die beste Folge war. Die größte Prügelei aller Zeiten. Ich meine, ganz ehrlich, Aale ist einfach, das war die 2. Bis heute fantastisch. Da haben wir lange drüber gelacht und so als Running Gag. Aber ja, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich denke, dass du alle Folgen, also tatsächlich auch die kurzen aus meiner Sicht, in Sequenz hören solltest, weil gerade der Kurt Cobain und Co. Ja. Etwas, was wir auch immer wieder in den langen Folgen aufgenommen haben. Jetzt auch gerade erwähnt die Folge. Hallo, wir sind's, kommt aus dieser Folge. Okay. Ja, aber also dir fehlt ja dadurch nicht irgendwie ein essentieller Teil fürs Verständnis oder irgendwas, sondern es ist halt so ein bisschen netter, wenn du dann auch die Referenzen irgendwie verstehst. Genau. Aber das ist kein Muss. Ja. Irgendwann würde ich auch gerne mal haben, ich glaube, manche Anekdoten und Geschichten hat also jeder hier schon, also 3-mal erzählt. Das stimmt. Wir haben 1-2 Dinge, wo ich währenddessen immer das Gefühl habe, so, oh fuck, das habe ich schon mal erzählt. Aber jetzt muss ich es noch zu Ende bringen. Oder? Ja, genau. Übrigens, weißt du, wie meine Lieblingsband heißt? Ja, genau. Decemberists. Oh, woher weißt du das nur? Das finde ich ja voll schön. Ich bin halt total sensibel. Wir machen mal so ein Quiz, so ein Hörerinnen- und Hörerquiz auf der Homepage mit den Dingen, die sie schon millionenfach gehört haben von uns. Die größte Prügelei aller Zeiten hat ein Arbeitskollege von mir, der Jörg. Der hat von Anfang an gehört, hat irgendwann aber aus Zeitgründen abgebrochen. Aber der hat tatsächlich gesagt, das müsstet ihr verfilmen lassen. Und was wir vorhin hatten, so ungefähr, welche der Folgen verfilmt werden müsste. Und er hat gemeint, wenn er das als Skript zum BR schickt, dann wäre quasi die das Verfilmung aus seiner Sicht. Naja, er kann auch mal unseren Podcast zum BR schicken. Ja, das finde ich eher. Aber so, das nicht schon mal gemacht? Ehrlich gesagt, so Cartoon. Na, andersrum. Ich habe mal den BR angeschrieben und habe die Rechte bekommen, was relativ lange gedauert hat, weil da ein paar Mails runtergefallen sind, um in unseren Bonusfolgen, falls ihr die noch nie gehört habt, hört da gerne mal rein. Der war nämlich in einer Folge, letzte Chance für euch, das nachzuhören, 3, 2, 1, war nämlich der Meister Eder, beziehungsweise der dazugehörige Schauspieler zu erraten. Und ich habe mir eben Pumuckl-Einspieler gebaut und habe den BR angefragt, ob das okay ist, sowohl den als auch den von seiner Frau, also die hat gesagt, wie sie ihr Leben mit ihm empfand, ob ich die da einspielen darf. Und die haben mir dann relativ spät, aber dann das okay irgendwann gegeben. Aber jetzt mal nochmal hier Butter bei die Fische, meinst du, dass das echt notwendig ist? Also in solchen Rechte sich zu sichern? Ja. Nein. Ich habe auch die Info bekommen und Achtung, ich zitiere jetzt nur aus dem, was ich mich an eine E-Mail erinnere, das ist keine Rechtsberatung oder ähnliches, dass das wohl Zitatrecht sei, wenn man in der Menge, die ich da genutzt hätte, was tue. Ja, das auch und ich glaube, dass man auch in vielen Dingen da, wo kein Kläger da, kein Richter. Ja, ich wollte es jetzt vorsichtiger formulieren, aber im Großen und Ganzen genau. Mir ist auch sehr bewusst, es gibt viele Podcasts, die spielen ganze Filmszenen ab, irgendwie so fast 10 Minuten und reden dann parallel dazu. Wo ich aber auch nicht weiß, ob das nicht irgendwann mal die nächsten paar Jahre kippen wird, dass das Rechtinhaber mehr auf dem Schirm haben werden. Mit dem Urheberrecht ist ja eh nochmal so eine ganz andere Geschichte. Genau. Die Nummer 2 von Martin, da habe ich mich vorhin schon geoutet, dass ich nicht mehr ganz zuordnen konnte, was das heißt. Der hat nur geschrieben Minionette. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das Schiff ist aus unserer Folge 18, eine Seefahrt, die ist unlustig. Was ist denn da passiert, Dominik? Warum hast du das denn verdrängt? Das Schiff ist gekentert und die armen Überlebenden haben quasi um ihr Überleben gekämpft auf einem kleinen Bötchen und haben sich zum Fressen gern gehabt. Ja. Aber er ist die Schildkröte. Ja, die einen haben mehr um ihr Überleben gekämpft, die anderen weniger. Und dann musste, wie hieß er nochmal? Das weiß ich nicht. Richard Parker, oder? Richard Parker. Ich glaube schon. Sage ich jetzt einfach mal. Was? The Custom of the Sea. Ja, das ich habe immer noch den Vorschlag, das soll bitte irgendein Restaurant, so ein Fischspeise-Restaurant Poseidon oder so, soll das auf seine Karte setzen, so als der große Teller, wo alles drauf ist. Ich habe also von den vielen Dingen, die ich in den letzten beiden Jahren mitgenommen habe, ist das zum Beispiel auch was. Ehrenkodexe, Kodii, sei es bei der Navy, sei es auf See und dergleichen, was es da einfach für verschiedenste Dinge gibt, die man tut oder auch nicht tut. Wer hat den Code Red befohlen? Ja, genau. Fand ich super interessant und das ist ja zum Beispiel auch was, dass die Seefahrer, das ist ein ganz eigenes Volk. Also ja, das mag einem vorher bewusst gewesen sein, aber das blanke Ausmaß, wie es ist, war mir nicht bewusst. Ja, aber das ist immer, wenn man so von außen in so eine, nennen wir es mal Subkultur reinschaut, weil ich glaube, das ist nicht nur die Seefahrer sind ein ganz eigenes Volk, auch die Piloten sind ein ganz eigenes Volk, auch die Infanteristen sind ein ganz eigenes Volk, auch die Golfspieler sind ein ganz eigenes Volk. Irgendwie haben wir so immer so ein Grüppchen an Leuten, wo man sagen kann, ja, die sind so. Ich glaube halt auch, eigen. Desto mehr es an die menschlichen Grenzen geht und das ist halt in Sachen Krieg und Seefahrt, gerade zur damaligen Zeit die Seefahrt, einfach noch viel extremer und desto mehr du Extremsituationen ausgesetzt bist, desto mehr so starre Regeln und eben so Dinge wie so ein Kodex entstehen dann da. Astronauten sind übrigens auch ihr eigenes Volk. Ein kleines Volk. Naja gut, aber auch da gibt es ja dann so Kram wie dieses Pinkeln gegen den Reifen und oder in den Anzug. In den Anzug? Beim Astronauten? Ja, wenn der mal muss. Ja, eben. Ja, da gibt es ja das Lied bei der Sendung mit der Maus, kommt das dann. Was? Warte mal, wie ist das? Ich glaube irgendwie der Astronaut, warte mal, Astronaut Frau Klose oder Astronaut Herr Klose, ich weiß gar nicht mehr. Der macht halt immer einen Funkspruch, dass er muss, aber er kann ja gerade nicht, er ist gerade irgendwie im All oder auf dem Mond unterwegs. Dann kommt halt irgendwann vom Bodenfunk, ja, ein Astronaut Herr Klose, der macht einfach in die Hose. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Guck mal, Sendung mit der Maus. Was ich schon gehört habe, ist der nächste Platz. Und das ist die Nummer 6, Morris G. Flitcroft. Ja! Golfball-Kranführer, Legende. Also, da sind wir eingangs ja schon drauf eingegangen. Das habe ich ja ein Jahr lang irgendwie den Leuten immer empfohlen, als das ist so die beste Folge, die man unbedingt hören muss. Das ist natürlich auch ein Typ, der einfach mal grundsympathisch ist. Ja, das ist halt mega einfach so feel good story. Die schöne Geschichte. So, ja. Ich habe auch das Buch einfach total gefeiert von dem. Also das empfehle ich auch jedem, der irgendwie Bock hat, mal ein englisches Buch zu lesen. Ziemlich, wie es heißt. The Phantom of the Open. Ja, und wer noch weniger Zeit hat, der googelt mal einfach ein Bild von dem Typ und das sagt schon alles. Das ist so gut. Das ist halt vor allem auch eine Geschichte, wo keiner zu Schaden kommt. Ich überlege so, gerade, also sein Hund stirbt, aber sonst stirbt keiner. Ja. Aus Altersgründen. Ja, gut, irgendwie, du könntest ein bisschen sagen, der hat da ganz schön die Obrigkeit gefoppt. Hat er ja aber eigentlich gar ja nicht. Er hat ja nur die Obrigkeit bei ihrer Spießigkeit gepackt und genau, sie so ein bisschen vorgeführt. Genau. Aber das ist ja noch nicht mal. Also, nein, es ist nicht mein Bloßstellen oder so. Also genau. der gute Morris hat ja versucht, als extrem Amateurgolfer in ein Profileben einzusteigen. Und das ist schon ja der Punkt. Er hat es ja gar nicht mal so, also er ist ja dann da irgendwie so reingeraten. So, er wollte ja dann irgendwie, er wusste am Anfang nur nicht, wie er sich richtig anmeldet. Und dann hat er sich einmal als Profi angemeldet und dann haben sie ihn ja nicht mehr als Amateur spielen lassen. Und damit war das Kind dann im Brunnen quasi. Ja, also das ist am ehesten eine 80er-Jahre-Comedy. Das könntest du eigentlich, wenn du sowas in Deutschland machen würdest, würdest du es mit irgendeinem wirren Antrag in der Behörde nachspielen können. So ein, ach, sie haben den Antrag 37b jetzt ausgefüllt. Ja, jetzt müssen sie ihre deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Ja, aber ich habe doch keine, ja, tut mir leid, der Antrag ist im Gange und der dauert jetzt mindestens ein halbes Jahr. Ja, ich habe jetzt keinen Pass mehr. Nee. Das ist so ein bisschen ja wie, ohne Wohnung kriegst du keine Arbeit, ja, aber ohne Arbeit kriegst du keine Wohnung. Genau. Ja. Ohne Arbeit kriegst du keine Wohnung. Was machst du, wenn du stinkend reich bist? Dann denk mal drüber. Dann wohnst du auf deinem Boot. Oder so. Ich weiß nicht, stinkende reiche Leute haben wir noch nicht so viel behandelt. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Die volle Bandbreite unserer Themen und die Klaviatur der Gefühle, auf die wir spielen, wird auch offenbar, wenn wir quasi die nächste Folge uns anschauen. Wie schön formuliert. Das ist die Lobotomie-Folge. Waren wir mit dem Maurice echt schon zu Ende? Der ist so schön, ich möchte noch stundenlang über Maurice reden. Ja, wir haben eingangs auch schon über Maurice geredet. Ich habe ja eigentlich auch versucht, das Thema mal in dem Golf-Podcast irgendwie unterzubringen. Hat nicht funktioniert. Das hat dann irgendwie, ist das dann im Sande verlaufen. Oh, schade. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Ja, wir haben ja eigentlich auch gesagt, das ist eine gute Idee und wir machen das, aber es kam. Aufruf, dann, solltet ihr einen Golfcast kennen? Ja, hier oder Mario. Wir haben ja schon miteinander geredet. Hier, Cross-Golf-Rebell. Warum machen wir das eigentlich nicht? Los, wir machen das. Du bist aber bestimmt auf der Subscribe, wir machen das. Ja. Komm. Gönn dir, Mario. Gönn dir. Was cool wäre, wenn du quasi auf so einem Golfplatz, weil ich höre beim Joggen ja Podcasts und viele hören beim Sport, und wenn du quasi beim Golfspielen den Podcast hören würdest. Das könnten wir mal veranstalten, ein Turnier, wo man quasi eine Runde spielt, aber man muss die Folge hören. Haben wir mal 5.000 Euro für so ein Golfturnier? Ne, dann müsstest du aber auch so das Maurice Flitcroft Turnier ja, mit diesen Spaßregeln, das hat mir ja besonders gut gefallen. Genau, oh so, ne? Ja, das weil, war schön. Also ich bin ja auch Golfer eigentlich, Es fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich eigentlich sehr selten spiele. Ich wollte sagen, du bist halt noch kein Profi. Ich spiele einmal in 10 Jahren. Aber das wobei, ist was. Nee, du hast ein Handicap, dann bist du ja Profi, so, als oder? Wenn er alle 10 Jahre rauskommt, um nochmal zu beweisen, dass es immer noch stimmt, der Beste ist. Ja, ja, nee, als Profi hast du ja kein Handicap mehr. Also du hast ein Handicap von 0. Achso, ja, und stimmt, dann sind wir nämlich wieder hier beim, dann sind wir hier jetzt bei der 80er-Jahre Sport-Comedy-Film. Mit dem Ass, das nochmal zurückkommt. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Du kommst doch mal zurück, als Ass. Jetzt habt ihr mich verwirrt. Du bist ein Golfer? Ja. Ein Golfass? Ja, egal. Ich wollte auf diese Spaßwettkämpfe hinauf. Darauf hätte ich total Bock. So, das ist ja auch gerade für den ambitionierten Hobbyspieler. Ist ja, ja. Sowas. Das ist ein bisschen, das fühlt, also, das hört sich ein bisschen an wie der Spaß von Minigolf, aber auf einem großen Golfplatz. Ja, genau. Das Schöne an Maurice ist ja, dass er quasi als Golfer gar nicht, also man kann ihn ja gar nicht einschränken. So. Der hat ja so viel mehr zu bieten, der Mann. Die Folge war ja schon hilarious, bis es überhaupt zum ersten Mal den bis jetzt erst einen Golfschläger in der Hand die hatte. Die absurde Situation, dass er irgendwann auf dem Kran oben steht und Golfbälle runterballert, wo du dir auch denkst, was könnte nur schief gehen? Weil die Folge hätte dann auch so einen ganz bösen Twist nehmen können, dass er irgendwie 3 Leute mit dem Golfball irgendwie auf den Kopf haut oder irgendwas. Boah, das wäre echt ganz schön. Ja, überleg mal so einen Golfball, ne? Ja, bei was hat er sich nochmal die Zähne ausgeschlagen? Beim Trampolinspringen, oder? Ja. Hat er nicht irgendwie. Und dann war er noch Kunstspringer in einem, ja, war er auch noch also Wasser, in, ich dachte da, mit Wasser. Nee, ich glaube, das war sein erster und einziger Auftritt auf einem Trampolin. Das ist so ein typisches Leben, wo du dir einfach stinkend langweilig vorkommst. Oh, im Vergleich, ja. Oh ja, das stimmt. Ja, meine Überleitung vorhin, die schneiden wir einfach von vorne raus und nehmen sie jetzt, weil die Lobotomie-Folge ist tatsächlich eine, die mich wahnsinnig deprimiert hat, wie viele anderen auch. Aber das liegt daran, dass halt die Historie da es mit der Menschheit nicht ganz gut gemeint hat, wie so häufig. Für diejenigen, die es nicht wissen, das war die 24 Lobotomie, viel Spaß fürs Hirn, für wenig Geld. Ich wollte gerade sagen, wenn man da eher mit, ich sag mal, einem flauen Magen oder einer Anfälligkeit für ja, die Ablehnung gruseliger Geschichten, die die Menschheit schon angestellt hat, reingeht, dann sollte man die erstmal lassen. Also der Begriff auch hier, Lobotomie, war mir eigentlich schon klar, dass du halt quasi damals vor allem Dingen, aber nicht nur Behinderte, quasi ruhig gestellt hast, indem du die Frontallappen quasi beschädigt hast, eigentlich absichtlich. Aber in welchem Ausmaß das dann quasi missbraucht wurde. Ja. Und fast schon so ein Lifestyle. Ruhig zu stellen und dergleichen. Ja. Und wie das dann quasi so discountermäßig vor allen Dingen von wie hieß der gute Herr? Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ich glaub, der Mann mit dem Lobotomie. Freeman. Walter Freeman. Der dann wirklich durch die USA gezogen ist und mit dem Eispickel einfach mal so nebenbei so eine Lobotomie an jedem, der es nicht wollte, durchgeführt hat für 8 Cent. No, oder Leute, die es wollten auch. Ja, ja, aber also. Das war schon ziemlich schockierend. Ja. Aber das meine ich immer auch. Also Lobotomie ist ja eigentlich, das ist ja so in der Popkultur, irgendwie kennt man den Begriff ja, das ist ja so, ein geflügeltes Wort, so, ne? Wenn einer ja, irgendwie apathisch ist, also, dann ist er halt lobotomisiert. Aber die Ausmaße von dem Ganzen waren doch irgendwie. Und auch wie viele Leute das betroffen hat und auch vor welchem Hintergrund mit diesen Kriegsheimkehrern, wo die Angehörigen und die Leute halt nichts sehnsüchtiger wollten als die Person von vor dem Krieg zurück. Ja gut, aber ja, da muss man jetzt dann aber auch schon sagen, also wenn das nicht auch so ein Stück weit sicherlich die Probleme, die es lösen wollte, gelöst hätte, dann hätte das auch natürlich. Nicht so ein, dann hätte das auch nicht so ein, wäre das nicht so ein Welterfolg geworden. Na klar, ne? Und das ist ja gerade das Erschreckende. Also die vieles von dem, was man da eigentlich bezweckt hat, wenn es denn einwandfrei funktioniert hätte, war jetzt schon im Sinne aller Beteiligten. Also ohne das jetzt gut oder schlecht heißen zu wollen. So, ne? Aber das hat schon auch eine gewisse medizinische Relevanz. Und wir haben da dadurch, so bitter es klingt, auch wahnsinnig viel über den Kopf gelernt. Naja. Und über das Gehirn und über Gehirnbereiche und über was man kaputt machen kann und was nicht. Naja. Lobotomie ist auch schön, weil das hab ich dann auch als Thema ja nochmal in einem anderen Podcast untergebracht. Quasi eine Zweitverwertung. Da waren wir ja dann nochmal bei den Alcoholics damit. Und ich jetzt fast sogar noch einem untergebracht. Oh, Drittverwertung, das ist ja. Mal gucken, vielleicht wird da noch irgendwann was draus. Aber jetzt nicht mehr der Cross-Golf. Nee. Mit einem Golfschläger einfach so lange in die Stirn knallen. An dem Auge vorbei mit dem Dreier-Eisen. Was mir da auch im Gedächtnis geblieben ist, dass ja die Schwester von John F. Kennedy auch diese Prozedur bekommen hat von ihren Eltern. Rose. Also wirklich krass, vor allem auch da wieder schockierend, wie die Zeiten sich geändert haben. das würdest du heutzutage nicht mehr machen. Also diese Frau war nach allem, was ich im Kopf habe, halt leicht behindert durch quasi die Geburt, wo sie zu wenig Sauerstoff bekommen hat. Aber die in der feinen Gesellschaft, in denen die Kennedys unterwegs waren, war sie quasi eine Belastung. So, keine Ahnung, weil du dich halt ziemlich nach Höflichkeitsregeln und dergleichen halt benehmen solltest. Und das war den Eltern halt zu unangenehm, als die wenigen Male, wo sie halt negativ aufgefallen ist. Und dann hat man halt so eine Lobotomie durchgeführt. Ich glaube aber, und ich habe es, glaube ich, damals auch schon gesagt, dass man auf die heutige Generation im Umgang mit vielen Dingen, wie zum Beispiel psychischen Problemen und Ähnliches, wahrscheinlich ähnlich zurückblicken wird und sagen wird, so meine Güte, wie habt ihr damals das machen können? In der Form irgendwie, ich sag mal, einfach als ein konkretes Beispiel ADHS behandeln in der Form, wie konnten ihr Ritalin geben, wisst ihr nicht, dass das das und das gemacht hat? Also ich glaube, so einen Vorwurf wird es immer an eine vorherige Generation der Medizin geben. Im Nachhinein ist man immer schlauer. So, und das ist ja auch das, was auch in der Folge deutlichst rauskam, man konnte nicht besser. Ja. Das ist nicht mal, dass man nicht besser wusste, sondern man hatte keine Alternativen. Und das war schlimme, zum ersten Mal was man eine Möglichkeit geboten hat. Das Schlimme in der Folge fand ich halt den Moment wirklich, wo auch die einhellige Mediziner Meinung war, mit, du machst das so viel im Hirn kaputt, lass es gehen. Und der gute Mann aber weiter an seine Mission eisern festhielt und es durchgepeitscht hat einfach. Er war ja doch noch kein Mediziner mehr. Ja, also, ne? Das war halt wirklich das Gruselige. So ein, nein, ich mach das weiter. Das war eher so ein reisender Eispickel-Künstler. Da an der Stelle auch nochmal immer schön mit Travis irgendwie was zu machen. Ja. War zwar jetzt an der Stelle nicht live, aber der Podcast-Nick. Da nochmal ein dickes Danke dafür. Das ist auch immer eine Freude. Auf Platz 5 kommt unsere jüngste Folge. Uhu. Der geile Graf von Luckner. Und witzigerweise, als wir schnabulieren immer gemeinsam noch, bevor wir aufnehmen. Und da kam auf, warum heißt denn der eigentlich der geile Graf? Weil du den Titel so vergeben hast. Aber warum habe ich das? Das ist nämlich mega doppeldeutig. Ja. Es war extrem pfiffig. Ja. Weil wegen des Spoilers am Schluss, was der gute Mann sonst noch in seiner Freizeit gemacht hat. Und weil er auch einfach erstmal ein ziemlich cooles Leben bzw. geile Abenteuer erlebt hat. Ja, der Kollege Kraus hat den M. Night Shyamalan bei uns gemacht. Ja. Weil mal wieder. 98% des Podcasts betont, wie geil der Typ ist, im Sinne von cool und dann am Schluss. Aber da hättet ihr schon stutzig werden müssen. Echt? Nee, ich hab nichts gemerkt. Ich lass mich leider, also das ist was ganz Positives und ich habe das, glaube ich, schon mal in dem Podcast ein bisschen anklingen lassen, dass ich jemand bin, wenn eine Geschichte im Fernsehen oder eine Serie oder irgendwas mich in ihrem Storytelling langweilt, dann schalte ich in 0, nix ab und bin total konkret, dann merke ich, wie ich vor dem Fernseher sitze und das gerade anschaue. Dagegen ist es, wenn mich eine Story packt und es kann Theater besonders gut, dann ist mir völlig egal, dass ich jetzt gerade in einem relativ kleinen Theater sitze, da ist das Licht jetzt nicht so perfekt und die Schauspieler haben auch gar nicht realistische Requisiten, sondern abstrakte Dinge. Aber ich bin da voll drin. Das funktioniert total für mich, wenn mich eine Geschichte packt. Und so ging es mir bei der Geschichte auch, weil ich das Gefühl hatte, Mensch, ich bin da so total drin, ich bin investiert und ich hinterfrage nicht das Grad des Ganzen, sondern ich erlebe es regelrecht gerade in dem Moment mit. Ja, also auch bei dem Graf von Luckner, unglaublich umfangreiche Lebensgeschichte. Ja, und wie viel, ich wusste gar nicht, was ich alles weggelassen habe. Ja. Das fand ich eigentlich noch das Hammer. Dann hat er noch das gemacht und das und das und das und das und das. Und was? Das füllt doch 3 Podcasts. Aber das lasse ich jetzt hier mal weg. Bekannt geworden ist er letztendlich dafür, dass er quasi auf unblutige Art und Weise, wie viel, 20 Schiffe erobert hat im zweiten? 16, glaube ich. Knapp 20 Schiffe im zweiten Weltkrieg, im ersten Weltkrieg erobert hat. Gut 15. Ja, knapp 20. Genau. Naja, aufgerundet sind 20. Und dafür ist er bekannt geworden, aber wie wir gerade schon gesagt im haben. Im ersten Weltkrieg übrigens. Ich habe noch im ersten gesagt. Ah, entschuldige, genau. Habe ich jetzt überhört vor lauter Lachen. Und ansonsten auch ein sehr charismatischer Mann war, der dann auch später in den USA als der Paradedeutsche hingestellt wurde. Und schwarz und weiß gibt es halt selten in der Welt. Eben am Schluss kommt raus, dass er Knickknack mit Töchterlein und gemacht mit hat. Töchterlein von anderen Leuten und überhaupt. Ich bin ja total zusammengezuckt die Tage, als meine Familie war bei meinen Schwiegereltern in Karlsruhe und ich war zu Hause und dann kommen die wieder zurück und dann erzählt mir meine Tochter ganz stolz, Papa, wir haben im Auto deinen Podcast gehört. Und ich so, aber hoffentlich nicht bis zum Ende. So, nein, die sind gerade in Neuseeland. Und ich so, Zum Glück. Du solltest vielleicht erwähnen, wie alt deine Tochter grob ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sie ist grob 9. Ja. Genau ist sie 8, aber ja, nicht grob so, 9. Nicht du hast so vorhin, das beste Alter dafür. Du hast vorhin erzählt, dass deine Mutter jetzt einen Podcast-Client hat. Ja. Wird sich das beeinflussen? Oma, alles gut. Dann ist die Frage, wie alt ist sie? Meine Mutter? Das möchte ich an der Stelle nicht ausbreiten, sonst kriege ich Ärger und aber kein Mittagessen mittwochs. Ich kann euch, über das Alter einer Dame spricht man. Ich kann euch sagen, dass es, glaube ich, gut ist, einfach nicht dran zu denken, wer potenziell mithört. Da sollte man sich nicht davon abhalten lassen, einfach man selber zu sein. Hallo Mama. Genau. Der Platz 6 ist hier tituliert mit Australien und zurück. Wer kann sich denn noch erinnern, wie die Spaghetti. Folge wirklich hieß? Zweimal Australien und zurück. Die Nummer 9, Fernreisen für laut. Ah, zweimal Fernreisen Australien, einmal zurück. Das waren die Spaghetti. Das war bei dir zu Hause. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war die Folge, in der du deinen Adelstitel erhalten hast zum Geburtstag. Erhalten. Und wie einen Braten. Und wie einen Braten. Was ging es in der Folge? Um Australien. Es ging um Oskar Speck. Der Oskar ist nämlich gepaddelt. Oskar Speck ist mit seinem Faltboot von irgendwo an der Donau aus, ich weiß gar nicht mehr genau, von welcher Stadt aus. Irgendwo an der Donau ist er eingestiegen in sein Paddelboot und wurde nach Zypern, um dort, ich glaube, in der Mine zu arbeiten. Und dann hat er unterwegs festgestellt, dass Paddeln eigentlich ja viel besser ist, als in der Mine zu arbeiten. Und ist er einfach weitergerudert, bis er dann 7 Jahre später in Australien ankam. Das ist so absurd. Wo dann aber in der Zwischenzeit der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Das ist eigentlich und sie ihm, das war dann der Downer am Ende, sie ihn dann mal direkt in ein Internierungslager gesteckt haben. Aber ich meine, überleg mal, das ist doch, muss doch auch mega absurd sein. Du bist zur australischen Küstenwache und läufst da rum, kommt ein Typ in ein Paddelboot mit so einem Hakenkreuz an und du denkst, was ist denn jetzt los? Aber die Deutschen greifen an. Das ist ein Paddelboot. Das im eigentlichen Sinne am ersten eine Abenteuergeschichte. Ja, so absolut. Der hat wirklich ein Abenteuer erlebt. Mhm. Ja, ja, das war so richtig schön. Da habe ich auch so beim Schreiben so die Indiana Jones Weltkarte mit so sagen. Wie sich so die Linie so langsam aufbaut mit der Melodie im Hintergrund. Das hatte ich so oft im Hintergrund. Ja. Aber vor allem es müsste ewig, nee, das müsste viel langsamer sein die Melodie. Das kommt wieder drauf an, ob du einen Film machen willst oder eine Serie, weil beides wäre tatsächlich gegangen beim Herrn Speck. Ja. Ich wollte gerade sagen, bei dem finde ich ja fast eine Serie besser, weil du immer so ein Stück Reise in eine Folge packen könntest. Die Abenteuer des Speck. Naja, es gibt ja tatsächlich, heute gibt es ja ganz viele so Serien. Speckerheu. So, wenn du dir, keine Ahnung, die sind nicht ganz so abenteuerlich, aber die Welt ist auch schon jetzt ein bisschen erschlossener insgesamt. Aber wenn du dir so Long Way Round zum Beispiel anschaust, diese Doku, wo Ewan McGregor mit dem Motorrad einmal um die Welt fährt, das ist ja auch so ein bisschen. Hat der Ewan da nicht dein Motorrad? Nein. Hat der nicht irgendwie auch eine Triumph oder so gehabt? Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay, dann verwechsel ich dich mit Hugh McGregor. Das kann man auch wahrscheinlich tun. Verwechselst du mich das mit Hugh McGregor. Nee, ich habe Jurassic World habe ich deswegen angeguckt, weil dann. Das hast du auch im Podcast, glaube ich. Der Pratt's Pratt. Chris. Der Pratt's Pratt. So rum. Der Pratt. Ich wollte gerade wissen, ob du Brezel oder Blitzkrieg sagen möchtest. Weder noch. Die 7 war die Love Story. Moment. Da waren noch andere Typen. Warum denn zweimal Australien und einmal zurück? Ja, ich sag dir, wegen dem Spaghetti-Mann. An wen erinnerst du dich denn noch? Ach, der sich quasi in den Koffer eingesperrt hat. Ja. Rex Spears. Also ich find's wirklich beeindruckend, wie du die Namen noch weißt. Nein. Das ist wirklich was, dass ich bin echt schlecht, wenn ich keine Gesichter vor Augen habe. Also den anderen weiß ich nicht. Ich kann mich an die Geschichten noch erinnern, aber die Namen ist echt schwierig. Aber Rex Spears, und da empfehle ich jedem gar nicht mal unbedingt unsere Folge, sondern die Dollop-Folge dazu, weil der hat nämlich, wir haben uns ja nur auf einen Teil seines Lebens konzentriert, und zwar den, wo er sich als Fracht in einer Kiste von England nach Australien hat schiffen lassen. Und weil was könnte nur schief gehen? Was könnte nur schief gehen? Zum Beispiel, dass der Flieger irgendwo in Shanghai oder sonst wo noch irgendwie zwischenlandet. Die USA? Und, ja, irgendwo kam er dann in den USA raus. Aber er hat ja danach noch eine Karriere als Drogenkurier und Drogendealer irgendwie gestartet. Und darauf konnte man dann an der Stelle ja gar nicht mehr eingehen. Also da empfehle ich tatsächlich den Dollop. Und er hat die Dosen Spaghetti dabei gehabt. Er hatte irgendwie eine oder zwei Dosen Spaghetti dabei. Ja. Also der war gut ausgestattet. Und was war der andere an den anderen? Da fehlt es mir jetzt. Wir hatten, da war noch einer. Hat noch ein zweiter nämlich auch probiert, stimmt. Da war noch einer mit einer ähnlichen Aktion, der von Australien, glaube ich, der wollte von Australien nach Europa, aber ich weiß nicht mehr wie und warum. Jetzt überlege ich gerade, der erstere, von dem du gesprochen hast, war das der Athlet? Das war der Speerwerfer, ja. Genau, mit Olympia. Spears und Speerwerfer, das ist so, das klingt so, als wäre es fake jetzt gerade in meinem Kopf. Aber es war schon so, das war der Athlet. Ja, aber das stimmt. Aber für die Geschichte zurück, ich habe es nicht mehr all the time im Kopf. Auch da muss ich jetzt gerade auch passen. Das ist der Moment, wo wir aufrufen, eure liebsten Erinnerungen mit uns zu teilen. Ja. Gar nicht so die richtig, die, das können wir tatsächlich nachher auch mal machen. So eure Top Moments. Ja. Was der Jürgen immer samplet, ist mein Taschenbuch. Mein gesamtes Wissen habe ich aus einem lustigen Taschenbuch. Ich glaube, er sucht es auch in der Sekunde wieder raus. Sehr schön. Ich gebe offen zu, dass mein komplettes Wissen aus diesem Bereich aus einem lustigen Taschenbuch ist. Das Schöne, finde ich, ist, dass man tatsächlich am Schluss, weil die Aufnahmen ja genauso stattfinden wie, also von dem Einspieler gerade, wie das, was du jetzt hier gerade redest. Also ich habe mir in einer der vergangenen Folgen gedacht, ob die Menschen schnallen, dass es ein Einspieler ist. Genau, weil wir machen da ja kein Einspielergeräusch, irgendwie ein Leihen der Kassette oder irgendwas drunter, sondern spielen es einfach ein. Das ist ja auch viel witziger so, finde ich. Also für mich. Und falls ihr das noch nicht gemerkt habt, ich mache das hier hauptsächlich zu meinem Vergnügen. Ja. Das wäre niemandem aufgefallen. Aber so. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ob ich auf die Schnelle das PDF von der Folge noch finde, weil das hätte mich jetzt echt interessiert. Aber das, er hieß Reggie, glaube ich, oder irgendwie so. Der hatte so einen komischen Namen. Der Reggie. Reggie Williams oder Reggie. Ich glaube, Reggie hieß er, aber ich weiß nicht mehr, warum der. Das soll ja auch Lust machen, nochmal neu die Folgen zu hören, wenn man sie schon kennt. Das stimmt. So. Jetzt überlege ich mir echt gerade, ich glaube, wenn ich jetzt nach Haus radel, höre ich in die rein. Die 7. Wie schon gesagt, das war die Karl Tenzler. Dominik Leidens Folge. Ach so, der Platz 7. Jetzt weiter du, jetzt hast mich fast gerollt. Jetzt wollte ich nämlich schon den nächsten, ich hatte schon den Finger auf dem nächsten Einspieler. Ah. Ja, wenn du sagst Nummer 7, habe ich sofort hier, drücke ich hier sofort auf Play. Es ist witzig, dass du sagst, weil jetzt kommt nämlich die 7. In Gedanken sitze ich gerade vor meinem C64 vor der Länderauswahl. Ja, ich musste auch immer dran denken. Und ich switch von Deutschland auf England, auf Brasilien, auf Sealand. Das könnte man doch bestimmt nachpatchen. So schwer kann das doch nicht sein. Es hat doch ein Papa, das finde ich total cool, ein Papa spielt mit seiner Tochter so alte Retro-Spiele. Und der hat das alte Donkey Kong, also das ganz alte, umgebaut, dass nicht, wie heißt der, Pauline gerettet werden muss, sondern Mario muss gerettet werden, beziehungsweise Jumpman. Und Pauline läuft los. Ah. Und der hat halt wirklich. Und seine Tochter heißt Pauline. Nee, aber der hat halt gesagt, so Vorbild für die Tochter, kann doch auch mal ein Mädchen irgendwie die starke Figur in dem Spiel sein und Protagonist. Und hat es dann umgepatcht. Das ist dann ein Klempner in Distress. Oh Gott, wie heißt denn dieses ganz berühmte Roguelike, wo du auch so eine Comicfigur steuerst, so in der Mine, so eine kleine süße Comicfigur. Und da kannst du nämlich die Damsel, heißt es? Damsel in Distress. So, das kannst du auch einen Kerl machen. Ah. Finde ich super witzig. Kannst du das Geschlecht quasi ändern. Was ich ganz fantastisch finde, ist auch Rogue Legacy. Das ist ein Jump'n'Run. Oder ja, so ein, wie heißt das, ein Metroidvania-like. Also ein Jump'n'Run. Ist das eine eigene Kategorie? Ja. Metroidvania, das ist, natürlich. Das ja, ist aber ein Metroidvania-like ist das eine Kategorie, ja. In die Spiele einsortiert werden, wo mehr als eins drin ist? Ja, tatsächlich, okay. Weil das bezeichnet so Jump'n'Runs, wo du so ein bisschen Kampfmechanik drin hast und wo es viel darum geht, die Welt zu erforschen. Also wo du keine offene Karte hast, sondern so von Raum zu Raum gehst. Okay. Da kannst du Männlein und Weiblein spielen. Und zwar ist es nämlich immer so, wenn ein Charakter von dir stirbt, auf deine Familie lastet nämlich ein Fluch, dann kommt in der nächsten Generation ein neuer Held zur Welt, beziehungsweise 3 Stück, und du kannst mal einen aussuchen. Und die haben immer irgendwelche Schwächen, also sowas wie, ja, irgendwie Riesenwachstum, dann ist er halt einfach 1,5-mal so groß wie normal, oder Zwergwachstum, dann ist er halt klein und macht weniger Schaden, oder dass er Nearsightedness hat, also so nur kurzsichtig ist, dann ist halt um deinen Charakter rum siehst du alle scharf und der Rest vom Spielfeld ist halt so blurry. Und da kannst du, wenn ich mich nicht ganz täusche, Männlein wie Weiblein spielen. Und es kann auch als Eigenschaft deiner Figur sein, dass sie aufs gleiche Geschlecht steht. Und den einzigen Unterschied, der es im ganzen Spiel macht, ist, wenn du das Spiel durchspielst, gerade zufällig mit einer Figur, die dieses Attribut hat, dann kommst du halt nicht mit einer Person des anderen Geschlechts aus dem Schloss raus, sondern mit einer des gleichen. Das ist der ganze Unterschied im Spiel. Das ist schon echt süß. Cool. Das aber Spiel, was ich meinte, ist übrigens, heißt Spelunky. Ah, aha, Spelunky, okay. Na klar. Aber witzig, das mit diesen Beeinträchtigungen bei so Spielfiguren, das ist was, das habe ich schon sehr lange so im Kopf als Idee, das müsste man mal als Spiel umsetzen quasi. Ja. Denn was ja ganz viele Spiele machen, ist, wenn man sich als Charakter weiterentwickelt, dann kriegt man neue Fähigkeiten. Ja. Was dazu führt, dass man eigentlich irgendwann viel zu stark wird und das Spiel viel zu leicht wird, außer die Gegner passen sich ganz komisch an. Eigentlich müsste es ja ganz anders laufen, sondern man müsste den Alterungsprozess als Spielmechanik abbilden und sagen, mit jedem Stufenaufstieg musst du dir eine Fähigkeit aussuchen, die du abgibst. Aber das gibt's tatsächlich schon ganz lange in Pirates, in Sid Meier's Pirates. Du wirst nämlich immer langsamer, desto älter du wirst im Spiel. Und irgendwann gewinnst du keine Fechtkämpfe mehr. Ja, das ist aber ganz rudimentär. Ich gebe dir recht. Wirklich einen Talentbaum, den du rückbaust mit jedem Levelaufstieg. Und dadurch wird das Spiel schwerer. In die vielen, Gegner verändern sich nicht. In vielen Pen-and-Paper-Spielen gibt's es auch. Zum Beispiel in Call of Cthulhu ist es so, dass du, wenn du eine gewisse Altersgruppe durchschreitest, dann darfst du zusätzlich auf Bildung würfeln, weil du mehr erlebt hast in deinem Leben. Aber du musst halt Attribute abgeben, die mit dem Alter einfach schlechter werden. Also, was wie Körperkraft. Ich hätte gerne Jump'n'Run mit so einer Mechanik. Ja. Also, wenn jetzt irgendjemand bauen will, ihr habt meinen Segen, ich möchte nur in die Credits. Genau. Also, aber Metroidvania ist ja im Prinzip, dass du, das, was du gesagt hast, dass du immer mehr Fähigkeiten hast und dann auf Räume kommst, wo du vorher am Anfang schon warst. Genau. Reinkommen bist du neu gebildet. Das ist aber auch der Fall. Genau. Und Roguelike. Ja, genau. Roguelike ist im Prinzip, dass du ein Permadeath hast und halt immer wieder entweder weiter levelst oder nicht und dann halt von vorne anfangen musst. Und das ist auch, explorativ. Explorativ? Jo. Ja, aber in der besagten Folge, warum haben wir denn jetzt quasi diese schöne Melodie eingespielt? Weil das die Hymne von Sealand ist. Ja, das und, müssten Sie doch gerade wissen. Weil ich nämlich von euch netten Herren, wie Jürgen es vorhin schon angedeutet hat, eine Lordschaft bekommen habe, einen Lord-Titel von Sealand. Was zum Geier Sealand ist, erfahren wir in der Folge 7, wie man einen illegalen Radiosender in ein eigenes Land verwandelt. Ich möchte dich kurz korrigieren, der Philipp war auch beteiligt. Also wir haben uns die Kosten für diesen Lordtitel. Ich glaube, wir haben nicht dich im Pluralis Majestatis. Ich habe vielleicht nicht bei mir geguckt. Okay. Egal. Irgendwie höre ich heute nicht zu. Ja. Ja, kaum macht ihr einmal nicht den Leseonkel schon. Deswegen bin ich auch der Leseonkel, weil ich schlecht zuhöre. Ja. Aber dafür wunderschön vorliest. Aber keine Ahnung, also Sealand war letztendlich eine Bohrinsel, oder? Vor England. Und die Geschichte, wie das ein eigenes Land wird, ist wirklich extrem witzig. Und das ist eine Folge, die würde ich mir wahnsinnig gerne nochmal anhören, aber ich habe ein bisschen Angst davor, weil die haben wir ja draußen aufgenommen. Auf der Hack and Make, draußen in dem Biergarten vor einem Publikum, das überhaupt nicht wusste, wie ihm geschieht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die eigentlich echt tolle Geschichte, dass die nicht so gut klingt. Und womit ich tatsächlich im Schnitt ein bisschen Problem hatte, war dieses eine ferngesteuerte Auto im Hintergrund. Das macht mich immer Ring, Ring, Ring, Ring. Ja, aber da war auch ziemlicher Wind und so. Also ich habe als echt schwierige Bedingungen in Erinnerung. Ja. Aber ich glaube, so schlimm war es gar nicht. Also man konnte sich anhören. Und die Geschichte war toll. Also das war. Das stimmt. Da weiß ich jetzt tatsächlich den Namen nicht mehr. Seine Lordschaft, der Prinz Regent von Sealand. Die haben eigentlich angefangen mit Piratenradiosendern auf Schiffen, weil da irgendwie konnten sie irgendwie schnell flüchten und es war irgendwie nicht so klar geregelt, wer da was senden darf und so. Auch was man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass früher halt irgendwie so Hippie-Musik oder Beatles-Musik, Rock-Musik halt was war, was BBC halt nicht gespielt hat. Genau. Und wenn du halt irgendwie sowas haben wolltest, musst du halt einen illegalen Sender hören. Und dann haben die irgendwann diese alten Plattformen, es war auch keine Ölplattform, sondern es waren so aus dem Weltkrieg so Verteidigungsanlagen mehr oder weniger, die halt irgendwie so vorgelagert, um irgendwie Schiffe von der Küste abzuhalten. Und die haben die dann irgendwann einfach besetzt und irgendwann haben sie sich dann einfach gedacht, boah, da machen wir jetzt doch unser eigenes Land draus. Mein Lieblingsmoment war, als England quasi seine Grenzen erweitert hat und dass dann auf einmal diese Insel wieder im englischen Hoheitsgebiet war, weil die einfach künstlich die Grenze weiter rausgesetzt haben und daraufhin Sealand quasi seine eigenen Grenzen auch erweitert sie hat haben dann und auf einmal zwei englische Städte für sich beantragt. Aber um genau die gleiche Größeneinheit, das ist das Schöne. Es waren, glaube ich, 12 Meilen oder 12 Seemeilen und sie haben dann, was war es, Plymouth? Annektiert. Ja, am Plymouth kann ich auch erinnern. So gut. Irgendeine englische Stadt haben sie annektiert. Das fand ich großartig. Da habe ich mich beümmelt, wie man so schön sagt. Naja, und sie haben eben lange diesen Status als Land eigentlich gefeiert und ausgeschlachtet, weil es England einfach scheißegal war. Und dadurch, dass es England scheißegal war, war das für die im Umkehrschluss die Rechtfertigung. Naja, wenn uns keiner das streitig macht, dann ist es auch akzeptiert. Und es gab tatsächlich, glaube ich, auch ein paar Länder, die das mehr oder weniger anerkannt haben. Spannend, total spannend. Und gibt es jetzt immer noch? Ich muss es doch noch anhören. Aber ist es nicht hauptsächlich eine Sache, dass du das anerkennst, dass du halt dem Commonwealth bzw. Großbritannien eins reindrücken willst? Kann auch sein, kann auch sein. Ich fand es auch spektakulär, dass da dann irgendwie auch viele Musikvideos gedreht wurden. Ja, und ja. Hier so Red Bull hat ja da so ein Halfpipes und irgendwas mal installiert und da so irgendwie ein Event veranstaltet. Weil du sagst, deutsche Rap-Gruppe, war es Blumentopf? Oder nee, wer war denn das? Nee, Fantastischen Vier? Nein. Nein. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Fettes Brot. Fettes Brot war es, glaube ich, ja. Die, dem Commonwealth eins reindrücken ist auch sowas, wo wir vorhin sagten, so die Nazis kommen gar nicht so häufig vor, aber das Commonwealth hat in der Geschichte der Folgen doch einiges. Ich meine, die ganzen Kolonialreiche und ähnliches sind ja auch einfach eine Steilvorlage für viele Dinge aus der Historie. Aber das ist das, heutzutage ist man so extrem von den USA geprägt, aber wie krass eigentlich Großbritannien einen geprägt hat oder halt die Geschichte Europas oder der Welt oder der westlichen Welt. Und wie krass Großbritannien unwichtig wird jetzt, wenn sie irgendwie aus der EU rausgehen, so dann. Du kannst ja auch nochmal andersrum sehen. Das ist ja auch wieder auf England zurückzuführen, weil ohne. Oder, naja, sagen wir, vielleicht nicht komplett ohne England, aber England hat ja im Endeffekt den größten Brocken an den USA in der Form ja bestritten. Bis die halt irgendwann gesagt haben, ciao, wir machen unser eigenes Ding. Aber weil du sagst, wir versenken euren Tee. Wie unwichtig sie werden, letztendlich ist es ja auch ganz viel dieses Brexits daher geschuldet, dass halt die rechten Kräfte in Großbritannien halt die gute alte Zeit sich zurücksehnen. Wo sie halt irgendwie die Macker der Welt waren und die Weltpolizei, die jetzt halt irgendwie andere sind. Das ist wirklich auch bemerkenswert. Ja. Und es ist schon auch so, ne, dass der Deutsche auch in seiner Geschichte ja oft gar nicht so crazy und verrückt ist. Ne? Also dass viele von den ganz durchgeknallten Geschichten schon halt auch in anderen Ländern zu finden sind, so wie jetzt ein Flitcroft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Flitcroft in Deutschland irgendwo gibt in der Geschichte. Ja gut, aber ich meine, guck dir auch mal an, was die Deutschen so alles gemacht haben. Auch zum Beispiel, ich sag mal, eigene religiöse Freiheit. Was haben die Deutschen eigentlich je für uns gemacht? Naja, so eigene religiöse Freiheit auf Inseln gesucht. Der Philipp baut jetzt hier schon die Moderationsbrücken für den Dominik. Aber hallo. Respekt. Wir sind mit Martins Liste auch gleich durch. Die 10 ist nämlich die Flitcroft, aber wie ihr richtig mitgedacht habt, kommt ja eigentlich erst die 9. Und Moment. Wir waren da noch nicht ganz fertig. Es war eine Folge, in der da hing auch noch mehr dran. Da waren noch, worum ging es da noch? Da ging es noch um andere Mikronationen. Genau. Stimmt. Ja. Aber das ist jetzt, keine Ahnung, du sagst jetzt dazu, jedes Mal noch was dazu zu sagen. Das ist genau der Punkt. So, wir kommen hier nicht durch. Wenn wir wirklich jede Einzelfolge was sagen wollen. Wir haben noch so viele vor uns. Alles gut. Und weiter geht's. Jetzt bin ich beleidigt, jetzt sage ich gar nichts mehr. Nein, sag mit den Mikronationen. Ja, das fand ich sehr spannend. Da waren so schöne Mikronationen dabei, wie hier der eine Typ auf seinem Floß, der irgendwie auf seinem Floß ein Land gegründet hat. Oder Christiania, der sich dann kurz danach im Urlaub tatsächlich besucht habe. Ja, aber tatsächlich finde ich ja das Schöne bei den meisten dieser Mikronationen, dass es eben entweder Künstler waren oder ein bisschen verspulte Gestalten, die aber was Positives auch immer an sich hatten, gefühlt für mich. Im Gegensatz zu, naja, ich sag mal, den ein bisschen durchgeschwurbelten Leuten, die heute irgendwelche Nationen aufrufen und behaupten, Deutschland sei besetzt und ähnliches. Ja gut, ich meine, das ist eine eigene Liga. Das sind halt oft Idealisten, die halt irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Ding machen wollen und wo es gar nicht so sehr geht, das System jetzt zu überwerfen. Genau. Idealist genau. Klingt unglaublich positiv. Ja, aber Vorbild. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Hier ist er. Was wir ja auch über die Folgen immer wieder gesagt haben, sind so, ach ja, da gibt es übrigens den und den Film und ja, den müssen wir unbedingt mal angucken. Stimmt. Tatsächlich, bei der Folge habe ich den Film auch irgendwann geguckt und es war kein so arg super Erlebnis. Also Doku, aber. Ja, Empire Me. Ich wollte gerade sagen, weil es gibt ja auch den, wie heißt der? Mensch, den habe ich gesehen wiederum, den Film über den Piratensender. Piratensender Powerplay? Nein, Radio Rock Revolution. Ja, danke schön. Der ist aber richtig super. Ja, den fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja, Empire Me, das war halt irgendwie so ein verkünstelter, war nicht so meint. Mal ein bisschen, könnte auf Arte laufen. Also kopflastig. Man, da gibt's nicht gegen Arte, die machen toll. Ja, da gibt es eine Zielgruppe für, das ist mir durchaus bewusst, aber ich bin da etwas einfacher gestrickt. Vielleicht sollte ich mir ihn angucken. Das wäre... Der Sean hat mir eine Audioaufnahme gegeben. Jetzt, Moment, stopp. Typischer Fall von, das könnte jetzt ganz schön peinlich werden. Wir haben hier kein Mikro gerade da, gell? Ja, dann halt's einfach an deins, sondern das reicht schon. Das könnte jetzt potenziell peinlich werden, wenn ich das falsche erwische. Achtung. Kauf noch ein Pfund Butter, Erbsen und Mehl. Achtung. Das macht ein Arbeitskollege von mir immer, wenn Awkward Silence ist, macht er dieses Zirpengeräusch. Ah, und das macht er mit dem Mund. Ja. Yeah. Nicht wow. Schlecht. Das ist okay. Super, gell? Ja. Ja, war jetzt halt okay, er spielt jetzt hier ein paar Grillen ein. Ja. Nee, das hast du mal in der Folge auch erwähnt. Ich hab's erwähnt und jetzt habe ich es tatsächlich. Ja, also, gut. Danke schon, ich hab's. Das. Schick mir das doch mal, weil genau, dann lege ich mir das mal hier auf mein Soundboard. Das werden wir demnächst samplen. Könnte ich öfter mal den müssen brauchen. Wir mal gescheit aufnehmen. Könnte ich öfter mal brauchen. Das heißt, wir sollen ihn hierher schicken? Ja, nicht, wenn er dann vor dem Fenster seinen Arsch zeigt. Ja, das, der Kollege Ziegelmeier fand es übrigens furchtbar, dass ich den Begriff Ziegelmeier geprägt habe in der Art und Weise. Ja, und noch schlimmer ist, als vor dem Fenster seinen Arsch zu zeigen, ist vor dem Fenster seinen Arsch nicht zu zeigen. Ja, das stimmt. Okay. Genau, also die neuen von Martin, der Arnim Dahl. Der Arnim Dahl. Was wisst denn über den noch? Die 22, Arnim Dahl kommt blendend mit seiner Versicherung aus. Das ist auch so eine deutsche Geschichte, die man einfach nicht mehr kennt. Also, ich glaube, das ist eine wahnsinnige Generationenfrage. Ich glaube, wenn wir die Generation vor uns fragen, die Leute, die, ich sag mal, zwischen 50 und 60 geboren sind, ich bin mir sicher, davon kennen sehr, sehr viele Arnim Dahl. Müssen eigentlich, weil der war ja so omnipräsent als Stuntman und Schauspieler und Werbefigur und der war ja ganz schön medienwirksam unterwegs. Ich muss gerade an Trude Herr denken. Das ist meine Lieblingsende meiner Bonusfolge Wer bin ich? Weil der Kollege Weißmann hat Trude Herr gebracht, die man heutzutage auch nicht mehr so ganz 100% kennen mag und die Generation unserer Eltern wahrscheinlich alle kennen. Und da ist nicht zu viel verraten, dass der Philipp ein Blatt Papier genommen hat, was nicht ganz gegen Blicke geschützt war. Und ich könnte mich beömmeln, wenn ich den Schluss höre. Ja, amüsiere ich mich echt über mich selber. Ja, großartig. Das ist jetzt wieder Zeit für das Chirpen vom Schwamm. Ja, danke Dominik. Wie er sich einfach selber feiert. Ich merke schon, der Arnim hat, glaube ich, keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen, ne? Obwohl das auch eigentlich eine schöne Geschichte war. Aber ja. Mir tatsächlich schon, also so, auch diese verrückten Stunter mit diesem Hafenbecken und so, wo ich auch gedacht habe, um Gottes Willen, die ganzen Sachen, die er da tut. Ja, der Verrückteste war Wahnsinn. Ja irgendwie dem mit der Fahne, die wo er an die Fahne gesprungen ist, aus dem Gebäude raus. Und dann ich habe da das auch tatsächlich nachgeguckt, weil diese Videos gibt es ja tatsächlich online, weil das Ganze wurde ja auch gedreht für die Leinwand. Ja, genau. Aber wo sie ihn dann echt zu tun haben, dass sie ihn wieder aufs Dach kriegen, weil die Fahne dann so langsam abzureißen droht. Also das war ja so mit das Gefährlichste, das Heikelste, glaube ich. Wobei verletzt hat er sich auch, als er vom Zug runtergesprungen ist, glaube ich. Naja, verletzt hat er sich ja mehrfach. Nee, aber einmal so richtig schlimm. Ja. Einmal so richtig schlimm mit irgendwie Rücken und. Oh ja, stimmt. Du hast recht. Da ist halt kein einer großer Moment dabei. Ja. Da fehlt halt genau dieser eine große Moment. Naja, das ist einfach eine schöne, also dahinplätschern klingt jetzt negativ, aber letztendlich, das ist halt so viel gut Berieselung. So, es gibt ja so Fernsehformate, die ihr gerne schaut, die einfach nebenbei laufen und das ist für mich. Ja, da würde ich jetzt aber tatsächlich nicht mit zustimmen, weil auch Maurice hat ja nicht den einen großen Moment. Wenn man jetzt außer man zählt, vielleicht dann das für ihn veranstaltete Turnier. Naja, also das finde ich jetzt auch. Aber da sind doch ganz viele Sachen bei uns im Gedächtnis geblieben, da haben wir ja vorhin. Und dann hat er das gemacht. Und ja, ich glaube halt, weil es eher lustiger noch ist, weil es so skurril ist, weil es so ein Kampf gegen die Obrigkeit ist. Hier ist es ja eher, dass ein tollkühner Mann tollkühne Dinge vorführt. Aber der hat mehr Emotionen bei mir geweckt. Ich glaube, das ist tatsächlich das. Ja, was ja weil er halt ist, ja. Auch wieder hier, er ist eher das sympathische Loser. Als hier der strahlende Stuntman, der auch als Vorbild für die Kinder gilt und so. Ja, aber das, Dominik hat schon recht, das ist schon der zu ist glatt. Die Geschichte ist zu linear. Also da gibt es keine, der biegt nicht ab irgendwo, der hat keine Höhen und Tiefen, sondern das geht einfach so. Der hat einen ziemlich geraden Karriereweg und der geht von Anfang bis Ende so dahin. Bis er dann glücklich stirbt. Mit klar ein paar kleinen Höhen, aber ja, ich hätte jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zusammengebracht aus seinem Leben. Ich meine, da ist ja auch tatsächlich ein bisschen das Schwierige. Du kannst ja nicht anfangen, seine Lebensgeschichte so umzustrukturieren, dass es spannend wird. Und wenn du das tun würdest, dann wird es halt sehr, dann klingt es sehr nach Clickbait-Story, ne? Wenn du dann halt anfängst mit einem, und dann gab es einen unglaublichen Unfall und aber er hat sich nur den kleinen Finger verknallt. Das ist tatsächlich eine interessante Herausforderung. Schön, dass du es ansprichst, weil ich oft auch drüber nachdenke, ob man nicht so eine Lebensgeschichte eigentlich zur Spannung irgendwie auch anders erzählen müsste. Ne? So bei dem Graf Luckner haben wir es jetzt ja so ein bisschen so gemacht. Ne? Also das Event, das ihn dann am Ende unsympathisch wirken lässt, das war ja eigentlich sehr viel früher in seinem Leben. Also man hätte es eigentlich chronologisch anders erzählen müssen. Aber die Herausforderung ist eigentlich so ein Leben chronologisch zu erzählen, aber trotzdem mit einem Spannungsbogen, der funktioniert. So, und das ist gar nicht so einfach eigentlich. Nee, so, das glaube ich sofort. Aber du hast ja in dem Moment nichts dazu erfunden oder irgendwas, ich sag mal, ich würde es jetzt mal gestreckt nennen oder so. Addition durch Subtraktion. Ja, also ich arbeite eigentlich mehr oder weniger mit Zeitraffern, so, ja. Also ich versuche eigentlich völlig legitim. Im richtigen Tempo unwichtige Parts zu raffen und interessante Parts halt genau, aber du machst halt nicht diese Clickbait-Geschichte, also dass du so Sachen so formuliert und dann passiert was ganz Furchtbares. Könnt ihr euch vorstellen, dass er danach nochmal jemals springen wird? Erfahrt es nach der Werbung. Ja, er hat sich nur den kleinen Finger verstaucht. Und schon nächste Woche ging es weiter. Und du denkst, was soll denn das? Und genau das ist es eben nicht. Und das finde ich eben super, dass du das in der Form so hinlegst. Ja, gut, ich meine, das würde ja auch in dem Format und in dem Konzept gar nicht funktionieren. Genau, ja. Und deswegen sage ich ja auch, manchmal hat man ja gar nicht die Chance, die Sachen anders zu erzählen, als sie wirklich so passiert sind. Und klar kannst du manchmal Sachen ein bisschen hin und her schieben, dass du thematisch gruppierst oder wie jetzt beim Luckner die Sachen zur Reflexion hinten anstellst, dass du dich dem Ganzen erstmal anders näherst, aber du fängst nicht an, irgendwo eine Sache aufzubauen, die keine ist. Ja, und vor allem, du kannst es auch nicht beliebig umstrukturieren, weil irgendwann verlierst du ja vollkommen den Überblick. So, wenn du da so durchspringst. Aber ich glaube, den Arnim haben wir soweit. Wir sind quasi mit den Lieblingsfolgen derjenigen, die uns geschickt haben, durch. An der Stelle gerne nochmal der Appell. Bitte schickt uns eure Lieblingsfolgen, eure Lieblingsmomente aus 2 Jahren nach. Und schickt uns auch gerne eure Kommentare, vielleicht mal per Audio. Dann hauen wir die mal vielleicht ans Ende der einen oder anderen Sendung hin. It may be featured. Gibt es da eine tolle App für die sich irgendwie, die da irgendwie gut geeignet ist? Uns einfach die iPhone-Sprachaufnahme. Ja, wunderbar, funktioniert einmal frei. Dann schickt uns einfach ein MP3 und gut ist. Man könnte so eine, ich sag's lieber nicht, dann muss ich es am Ende noch machen. Philipp, gehen wir nochmal rein. Was ist denn eine Folge, wo du sagst, an die erinnerst du dich jetzt, die wir noch nicht genannt haben? Der Herr Kraus kann schon mal überlegen, was seine Antwort sein wird. Welche haben wir denn noch nicht genannt? Weißt du eine, Jürgen? Ansonsten gehe ich einfach. Naja, also wir haben ja über die Folge 0 jetzt noch nicht wirklich geredet. So, ne? Genannt haben wir sie wohl mal. Genannt haben wir sie. Aber ich habe die Folge 0 tatsächlich vorhin. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich kurz überlegen müssen, was Folge 1 war. Aber mir ist es wieder eingefallen. Die 0-0? Das ist ja ein schöner Gag. So, da freue ich mich dann über meine Kreativität, dass es nicht die Folge 0, sondern die Folge 0-0 ist. Ich weiß nicht, ob das sich irgendjemand jemals gefragt hat. Ja, weil es um Toiletten geht. Und zwar konkret um U-Boot-Toiletten. Das ist natürlich unter auch wieder zu kurz gefasst, weil die Folge dann später noch über weitere Fäkalproblematiken aus der Geschichte. Unter anderem und unter Wasser vor allem. Ja. Aber die große Geschichte, die aus meiner Sicht extrem nachhörenswert ist, ist quasi, wie man so Kaka gemacht hat und Pipi gemacht hat in so einem U-Boot damals. Und speziell dieses U-Boot, weil das halt extrem fortschrittlich eine Toilette hatte, die aber auch extrem schwierig zu bedienen war und wo man eigens einen ausgebildeten Spezialisten an Bord braucht. Und ich erinnere mich da auch immer noch dran, dass es manche Kanalisationen auf der Welt gibt, die vertragen das Toilettenpapier nicht so gut und deswegen gibt es schon sehr, sehr lange in vielen Ländern Toilettenpapier, das sich konsequent auflöst. Und genau sowas hätten die ja da eigentlich an der Stelle auch noch gebraucht, weil du ja mal erklärt hast, dass wenn man das einfach immer rauslässt, verrät das ja auch den eigenen Standort. Ja, genau. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, wo ich mir heute überlegen würde, ob die heute für mich noch so funktionieren würde, ob die meinen Kriterien an eine Geschichte entspricht. Das ist ja mit Abstand die kürzeste Folge, die wir jeweils hatten. Naja, weil wir, mit den Zusatzinformationen. Weil da auch über das Leben von dem Kapitän, der das ja eigentlich verursacht hat, überhaupt quasi nichts weiter rauszufinden war. So, also der ist nicht groß, der hat keine Biografie geschrieben, der ist nicht groß, da ist noch ein bisschen was dann, was im Nachgang, der war noch irgendwo im Gemeinderat mal irgendwo, aber also es ist schwer im Internet oder in Büchern. Ich habe da tatsächlich auch so eine so eine U-Boot-Enzyklopädie über den Zweiten Weltkrieg irgendwie damals mir gekauft und so. Ich erinnere mich. Also da ist wahnsinnig schwer, wirklich über die Person an sich viel rauszufinden. Über den Vorfall findet man einige Dinge. Also da ist auf vielen, vielen Seiten schön Toilettentechnik von U-Booten erklärt und was das eine U-Boot von dem anderen unterscheidet und warum die dann doch lieber irgendwie aufgetaucht sind und ins Wasser gekackt haben und lauter solche Dinge. Ja, mit dem Kacken ist ein gutes Stichwort, weil wir dann mehr als ein knappes Jahr später die unvermeidliche Klo-Folge nachgesetzt haben, wo es dann quasi mehrfach um Toiletten ging und die Geschichte der Toilette. Und das fand ich auch zum Beispiel mega interessant. Die ist ja auch eine sehr spannende. Tatsächlich, jetzt wo du, ich habe jetzt wirklich überlegt, die Leute, die so im Klo gestorben sind. Die 14. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir die nicht in der Nullnummer besprochen hatten. Nee, aber nee, da hatten wir aber noch zum Beispiel diesen wahnsinnigen Zugbrücke, ja, von der immer noch Dinge in die Stadt runterrieseln. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch so schön gewesen, dass es dann so einen Bezug zur heutigen Zeit hatte, dass das noch in einer, ja, in den 90er aktuellen Talkshow besprochen worden ist. Habt ihr seitdem den Begriff Blue Eyes mal irgendwo verwendet? Ja, klar. Vorher auch schon und nachher auch, tatsächlich. Aber was ich mir gemerkt habe, also bei den, dass ich mein stilles Örtchen zu schätzen weiß, in der 14er Folge, weil spätestens als du erzählt hast, dass quasi selbst ein französischer, ich glaube ein französischer König war es, ein 10.000-Mann-Fest ausgerichtet hat und er der Einzige war, der auf sein eigenes Scheißhaus durfte auf dieser Feier und alle anderen einfach irgendwo in den Garten gekackt haben. War das nicht auch der, der die Feier über auf dem Scheißhaus saß? Ja. Ja, und das ist doch dann immer die Damen, beziehungsweise auch Herren gab, die in, unter ihren Mänteln ihre Dienste angeboten haben, so ein Umher und das war ja das in der Öffentlichkeit des Bemerkens. Also das habe ich mir da mitgenommen als Aha-Erlebnis, dass es wirklich diesen Pisspagen, dass es den wirklich gab. Ja. Ich kenne ihn nur aus der Mel Brooks Verrückte Geschichte der Welt. Ihr wisst, welchen Mel Brooks Film wir meinen. Genau. Mit dem Pisspagen und das da habe ich, mich ja früher beömmelt und tatsächlich gab es ihn wirklich, so auch in Deutschland. Das war mir ja, aber klar. Das ist etwas, was wiederum kein historisches Computerspiel je aufgegriffen hat, soweit ich weiß. Pinkeln. Du musst in deiner Basis Pisspagen bauen. Also selbst Vincent, das ist doch auch ein vom Herrn Gunnar Lott oft zitiertes Beispiel für so gutes Worldbuilding in Computerspielen und auch Rollenspielen oder ähnlichem. Das ist auch zum Beispiel im dunklen Kerker, wo der Oger haust, dass es da eine Toilette geben muss, weil irgendwo müssen die Viecher auch hin. Ne? Und genau der Punkt hättest du doch mal bei so einem Skyrim oder ähnlichen Spielen, da gibt's, wenn es Toiletten gibt, so eher moderne Plumpsklos und ähnliches. Stimmt. Weil du gerade gesagt hast, du bist im Zweifel, ob die 00 eine Folge ist, die du quasi in der Form nochmal vorbereiten wollen würdest. Ist aber die 14 jetzt für mich Gelegenheit, da quasi mal eine weitere Art und Weise von 8 Folgen aufzuzeigen. Ich bin beeindruckt, wie du Überleitung baust, Dominik. Danke. Weil tatsächlich, was ich immer genieße, ist, wenn du quasi nicht eine einzige Geschichte erzählst, sondern wie in der Klo-Folge halt die Geschichte von einer Sache. Mhm. Ja. Oder die ersten Verkehrstoten, da werden wir später sicherlich genau, auch also drauf kommen. Exemplarisch sei jetzt zum Beispiel die Folge 1 zu nennen, Schweine vor Gericht. So die Geschichte Tieren vor Gericht. Oh ja, stimmt. So ein typischer Fall von, also das war mir wirklich zu 0% bewusst, dass Tiere früher vor Gericht standen und welche absurde Züge das dann in der Geschichte angenommen hat. Ich wollte gerade sagen, vorher habe ich auch schon mal gehört, dass das passiert und so Einzelfälle, aber auch, ich meine, der Egelanwalt, sage ich nur. Diese ganzen absurden Dinge und dass das eine Schwein verurteilt wurde. Und ach, also das ist auch eine Folge, wo auch das Ergebnis einfach so Absurditäten noch und nöcher stapelt. Und jetzt wieder sowas, da wollte ich mir unbedingt eigentlich den Film angucken und hab's immer noch nicht geschafft. Mit Kevin Klein? Das ist nicht Kevin Klein? Irgendein ganz bekannter Schauspieler war da dabei. Ja, ja, war es nicht. Nick Nolte? Nein, nicht Nick Nolte. Ich glaube, es war Kevin Klein, aber das ist zum Beispiel, was wir kriegen ab und an. Nein, es war Gérard Depardieu. Ja, egal. So. Oder? Ich glaube, ich habe recht. Ich glaube nicht. Wir bringen ja tatsächlich bisweilen Menschen aus unserem Umfeld zum Thema Podcast und was wir öfter mal kriegen ist, dass die Folgen sind zu lang. Und das ist zum Beispiel was ich auch extrem empfehlen kann, einfach mal so eine Folge sich anzuhören, weil die halt auch irgendwie, die kannst du halt auch mal in 20 Minuten happen. Und ist letztendlich vergessen, was vorher passiert ist, weil du halt irgendwie dann ein Tier vor Gericht quasi abhandelst in 10 Minuten. Also das heißt, wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einer anderen Person unseren Podcast oder überhaupt Podcast empfehlen wollt, könnt ihr immer gut mit so einer Folge anfangen. Plus, es gab neulich ein Lob für unsere Kapitelmarken, worüber ich mich unheimlich gefreut habe. Weil wir auch tatsächlich mal intern diskutiert haben, ob das jemand überhaupt verwendet. Und ich selber immer ein riesen Fan von Kapitelmarken bin. Denn so kann man sich immer Stück für Stück was anhören. Oder auch, wenn man sagt, oh, jetzt war ich in der Dusche, habe den Podcast weiterlaufen lassen, habe nicht alles gehört, kann ich nochmal zu einer gewissen Stelle zurückspringen. Und das finde ich total hilfreich. Und dementsprechend durch die Folge durchhören, lassen die Leute und denen erklären, wie man so einen Podcast-Client verwendet oder eben auch die Kapitelmarken, weil dann hat man auch wirklich die Chance zu sagen, oh, ich höre mal 20 Minuten und dann nochmal 20 und dann nochmal 20 und dann nochmal 20 auf dem Weg zur Arbeit. Aber auch, man kann auch den Leuten zumuten, einen 3-Stunden-Podcast über Häppchen zu hören, weil bei Hörbüchern funktioniert das ja auch, also auch bei einer stringenten Geschichte. Also Dominik, möchtest du dich korrigieren oder soll ich es tun? Wir haben beide Unrecht. Das war Colin Firth. Ah. Genau, also quasi solche Folgen nenne ich jetzt exemplarisch mal, was mir auf- und einfällt. Wir haben einmal, das ist jetzt grenzwertig, würde dir sagen, dass die Religion, Kunst, Kokosnüsse, Schniepel da dazugehört? Nein. Die nicht, das ist wirklich eine, die an eine einzige Person gebunden war. Naja, an dreien, glaube ich, in dem Fall. Aber das ist schon wieder grenzwertig, weil die schon wirklich auf die Person. Ja, aber das hat nicht die Geschichte von irgendwas erzählt, sondern das waren halt irgendwie drei ähnlich verlaufende Lebensgeschichten. Das ist ja dann wieder eher so wie die drei Reisen nach Australien bzw. zurück. Genau. Ja, aber dann gehen wir auf die Folge doch gleich mal ein. Auch wenn es jetzt thematisch nicht gepasst hat, aber die vergessen wir nachher sonst. Da ging es im Wesentlichen um Religionen, die gegründet wurden. Na, es ging um FKK. Stimmt, das war quasi der, der gemeinsame Nenner. Ja. Genau. Also das, die Nackigkeit. Das waren in den anderen Fällen, waren das ja gar nicht, würde ich es nicht als Religion bezeichnen. So das, was dieser eine Künstler, jetzt komme ich auch wieder nicht auf den Namen, Diefenbach, Karl Diefenbach, glaube ich, hieß er, der mit dem Vlies. Genau, der war ja einfach, der hat irgendwo nackt im Steinbruch gelebt mit seiner Familie, aber als Religion hätte ich das jetzt nicht behandelt. Religiös war dieser Nürnberger, der August Eberhard? Dünnes Eis. August, glaube ich, hieß er. Wäre das nicht jemand, nach dem man eine Straße benennen könnte, anstatt anderen Leuten, auf die wir nachher noch kommen? Naja, der war ja dann auch ein bisschen durchgeknallt und an ihm haftet ja, der Hauch eines Mordes, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, es war jetzt überhaupt nicht ernst gemeint. Er haftet der Hauch eines Mordes. Und ich glaube, auf Kapakon, wo er dann die Zeit seines Lebens gewirkt hat, gibt es wahrscheinlich gar keine Straßen. Gibt es nur Kakaoplantagen. Also die Folge danach ist wirklich indiskutabel in dem Kontext, den ich genannt habe. Verunglückte Verkehrspioniere und andere lustige Rekorde. Das ist eine Folge, die ich tatsächlich schon öfter gehört habe, weil ich die so geil fand. So. Da sind aber auch echt schöne Absurditäten dabei. Allein dieser Tod durch das neue Verkehrsmittel Auto mit dieser atemberaubenden Geschwindigkeit. 6 km/h? Das ist etwas, was ich Leuten, denen ich erklären möchte, worum es in diesem Podcast geht, gerne als Beispiel nenne. Eben diese Absurdität mit den neuen Verkehrsmitteln. Ja, ich überlege gerade, was da noch so alles drin war. Ich meine, da war relativ viel Raumfahrt. Die Heißluftballons. Aber angefangen hat alles mit dem Heißluftballon-Fahrer mit nicht der Mongolfiere, sondern der. Du hast aber auch echt einen ziemlichen Anspruch an dein Gedächtnis. Aber er hat auch ein gutes. Ja. Er ist tief eingebrannt in seine Seele. Naja, also dem Heißluftballon, der mit Gas gefüllt war, wie hieß der denn? Ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaube, das reicht auch an der Stelle, die Info. Er will nicht aufgeben. Aber es gab jedenfalls in der Folge sehr schöne Anekdoten, wie Menschen ums Leben kamen. Und das ist ja schon was, wo ich sage, naja, manchmal driften wir schon so ein bisschen ins Schwarzhumorige oder Düstere ab. Aber in der Folge hat es auch gleichzeitig immer so eine Leichtigkeit, weil einfach die Sachen immer so absurd waren. Wenn man jetzt vielleicht von den Challenger beziehungsweise den Weltraumunglücken absah, weil das war ja, naja, das war ja schon sehr tragisch oder auch ganz schön, das waren ja schon Situationen, wo man da im Nachhinein gesagt hat, naja, hoffentlich ist er durch Todesart Nummer 1 ums Leben gekommen, weil sonst hätte es noch länger gedauert und wäre es noch grausamer gewesen, aber wir wissen es nicht genau. Naja, also tendenziell sind die natürlich alle gestorben, also mal eine Art von Schwarzhumor ist diese Folge, glaube ich, so oder so, aber natürlich nochmal eine Spur tragischer und weniger tragisch. Aber beachtlich fand ich den Fakt, dass eigentlich die wenigsten tatsächlich im All gestorben sind. Also dass eigentlich kaum jemand, es gibt kaum Leute, die im All gestorben sind. Ja, das ist ja auch eine Frage, die wir uns in der Folge gestellt haben, so ungefähr, würdest du das, also ich glaube, dass wir es getan haben, würdest du quasi dieses Risiko der Raumfahrt auf dich nehmen? Diesen ewigen Ruhm und dafür halt mehr Gefahr, als man halt tendenziell hätte, als wenn man nur in ein Flugzeug steigt. Das ist eine sehr konkrete Frage, die sich jetzt nicht mehr unser Jahrgang, aber die Generation nach uns wahrscheinlich stellen darf. Also wenn hier Elon Musk so weitermacht in dem Tempo, dann glaube ich, kommt relativ bald der Aufruf, ey, wer hat Bock auf den Mars zu fliegen und nicht mehr zurückzukommen. Wobei, das ist ja mal blöd gesagt, eher eine schöne Vorstellung ist, dass das so ein bisschen das Problem der Menschheit gerade ist und nicht ein, hey, wer hat Bock, in den Krieg zu ziehen und nicht mehr wiederzukommen? Ja, ja, schon. Aber ich sage, also, das wird jetzt sehr konkret. Es ist übrigens die Rotziere. Ah, stimmt. Und das habe ich jetzt sicherlich falsch ausgesprochen, aber das macht nichts. Macht nichts. Originalfolge hören, wenn ihr das genau wissen wollt. Aber in Sachen Heißluftballons, da hatten wir nochmal zwei andere Kandidaten, die Wahnsinnsidee hatte, man könne auf sich gegenseitig schießen in Heißluftballons. Erinnert ihr euch daran? Die großartige Duellfolge, hallo, natürlich. Fantastisch. Das war die, ich war jetzt tatsächlich in der Reihenfolge, waren wir jetzt da noch nicht, aber die 19 ist das, was Datenschutz mit Duellen zu tun hat. Und was hat Datenschutz mit Duellen zu tun? Das habe ich vergessen. Chirp, chirp, chirp. Schön. Was hat denn Datenschutz mit Duellen zu tun? Ich verstehe den Titel nicht. Was war denn das damals? Das war doch gerade das Thema der, wie hieß sie, diese Datenschutzgrundverordnung, die ist VGO, hatte da so gefühlt ihren Höhepunkt der medialen Aufmerksamkeit. Und ich überlege gerade, aber was war denn die Antwort darauf? Ja, es war irgendwas, ich glaube, da muss man nochmal die, da muss man, glaube ich, wirklich die Folge nochmal anhören. Es steht auch nicht in der Beschreibung erklärt. Ja, natürlich oder so, ne? Nicht. Man muss ja die Folge hören. Hm. Ja, aber ich überlege gerade, was da so alles drin war, ob ich da irgendwie auf irgendwas komme. Jürgen hat gekündigt, heißt eine der Kapitelmarken. Auch schön. Stimmt. Auch schön. Moment, du guckst dir jetzt den Podcast hier im Browser anhand der Kapitelmarken nochmal durch an und suchst deine Antwort. Ich bin mir sicher, dass ich dir die Antwort nicht via Kapitelmarke liefere. Die Duell-App mit Datenschutz, Philipps Idee. Hallo, da steht's. In der Kapitelmarke. Aber ist es die Antwort? Nee, ne? Nein, du hattest eine Idee für eine App, mit der man sich duellieren kann und dann haben wir festgestellt, es gibt ein Datenschutzproblem. Stimmt, du hast völlig recht. Jürgen, the Brain hat wieder zugeschlagen. Wow, da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Aber naja, du, was ich nicht im Kopf habe, habe ich halt in meiner... in meinen Kapitelmarken. Ja, und, unter anderem in meinem Computer, in meinen Fingern. Ja, aber das ist tatsächlich immer noch eine sehr schöne Idee zu sagen. Ich erinnere mich auch noch, dass die beiden durften sich ja nur auf so und so viel Meter nähern gegenseitig, die zwei verrückten Duellanten. Naja, wir haben ja tatsächlich mehr Duellanten besprochen in der Folge. Genau, aber unsere Hauptprotagonisten. Genau, die Hauptprotagonisten, die dann auch von Ridley Scott verfilmt wurden, The Duelists. Die über irgendwie 17 Jahre oder so hinweg sich duelliert haben. Auch unter einem unglaublichen Ehrenkodex, den sie beide eingehalten haben. Genau, und da kam ja die Wahnsinnsidee auf, oder nein, der Gerichtsspruch, dass sie sich nur auf so und so viel Meter nähern dürfen. Und da hatte ich ja dann die Idee, sowas könnte man ja heute per App machen. Und wenn man sich dann doch zu sehr nähert, dann muss man sich halt wieder duellieren. Ja, nee, das war kein Gerichtsspruch, das haben die sich doch selber, das war doch, wenn sie sich auf eine bestimmte Distanz nahe kommen, dann müssen sie sich duellieren. Das war so ein Magnet, das war's. Ein Duellmagnet. Ja, ja, du hast recht. Die 12 ist auch eine Sammelfolge gewesen, die ich persönlich extrem witzig, aber schwarzhumorig und auch bisweilen deprimierend fand. Die große bunte Weltuntergangsunterhaltungsskala. Die fand ich sehr schön. Die war spitze. Boah, stimmt. Also das ist vor allem ja etwas, wo wir schon fast Schnittstellen zum von mir sehr geschätzten Sekta-Podcast haben könnten, weil wir schon etliche, ja, sehr, allerdings sehr vereinfacht, dann wirklich schon richtige Kulte und so Weltuntergangssekten besprochen haben. Auch wenn wir jetzt, wenn ich jetzt auch ganz klar sage, das haben wir jetzt nicht in der detaillierten Tiefe oder Sorgfalt, die er tut, sondern eher aus der erzählerischen Sicht gemacht und natürlich auch ein ganzes Stück weit mehr, ja, ich sag jetzt mal, Sensationsgedanke an dem Ganzen. Ja, also da sind wir sehr oberflächlich geblieben, weil absolut, natürlich wahnsinnig viele war. Gab es auch so viel zu erzählen. Also aber letztendlich die Geschichte von wer, egal wie, gedacht hat, dass die Welt untergehen würde im Lauf der Geschichte. Schon bemerkenswert, wie viele Weltuntergänge wir eigentlich verpasst haben, schon in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Das war aber auch sehr lustig, diesen Zeitstrahl sich entlang zu hangeln an. Übrigens, dann und dann ging das erste Mal die Welt unter. Dann wieder, dann wieder, dann wieder, dann wieder. Am witzigsten fand ich eigentlich diejenigen, die dann immer ohne besondere Erklärung einfach das Datum verschoben haben, als sie gemerkt haben, dass es nicht passiert ist. Ja, dass genau. Dann irgendwann beim achten Mal nicht irgendwie die Anhänger dieser, ich glaube, die Zeugen Jehovas sind so Kandidaten, die das immer mal wieder gerne machen, So, ja, offensichtlich stimmt's ja nicht, dann müssen wir es aber nochmal verschieben mit einem guten Argument. Ja, oder auch die Leute, die sich in Vorbereitung zum Weltuntergang dann irgendwie umbringen, so, das ist auch irgendwie... Bitte. Aber an der Stelle auch noch eine Podcast-Empfehlung, relativ neuer Podcast, Children of Doom, die sich ganz stark mit, jetzt nicht mit religiösen Weltuntergängen, zumindest noch nicht, glaube ich, aber mit wissenschaftlich möglichen Weltuntergängen auseinandersetzen. Das haben wir ja in der Folge auch so ein bisschen angerissen, ne? Was so tatsächlich so Gammastrahlen aus dem Weltall und außerirdische... das genau solche Dinge, die Nano, die Grey Goo. Genau. Mit solchen Dingen. Und die setzen sich da wirklich wissenschaftlich sehr, sehr, sehr fundiert mit auseinander. Also sehr viel fundierter, als ich das jemals machen könnte. Und die haben jetzt, glaube ich, auch ständig auch so ein Festival dazu auf die Beine. Also wo die dann irgendwie auch wirklich Leute irgendwie alle an einem Ort versammeln und dann so mit Panels und mit irgendwie Austausch über solche Themen reden und so. Sehr, sehr schön. USA? Kann man sich sehr gut anhören. Nein, ist ein deutscher Podcast. Ach. Spannend. Die einzige weitere Folge, die man vielleicht noch grob in diese Richtung nennen kann, ist die 11. Deutsches Bier und die Prohibition. Das ist auch mit unserem Podcast-Nick, der da eigene Einspielung gemacht hat. Ist nicht ganz dasselbe, weil tatsächlich sehr kurzer Zeitraum der Geschichte genannt wurde, die Prohibition. Und nee, der war ja live das eingeschaltet. Stimmt, das war ja die große Überraschung. Stimmt. Da waren wir wiederum bei Jürgen und klingelte es und Travis war in der Leitung. Da waren der Herr Weißmann und der Herr Schmidt waren da extrem geplättet. Dass das funktioniert hat, da bin ich heute noch stolz drauf. Ja. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn es nicht funktioniert? Keine Ahnung. Dann wärst du, ich hatte ja schon eine Geschichte erzählt, 20 Minuten lang oder so, dann wärst du dann halt zu Ende gewesen. Danke! Wie heißt es nochmal? Ultraschall und Studiolink, genau, danke. So, jetzt, ja, und Anhäuser und Busch. Aber hallo. Vor allen Dingen, jetzt kommt der Moment, wo ich mich outen muss, dass ich nicht mehr ganz 100% weiß, wer was gemacht hat. Und ihr beide könnt mir helfen, weil die restlichen Geschichten, die wir zu erzählen haben, sind Einzelpersonen. Und zwar, die 3, warum niemand in der Karl-Peters-Straße wohnt und Hallo, Karl-Peters. Ja, Moment, warte, ich bin ja dabei, mich zu offenbaren hier. Und die Nummer 13, der Pfad des einäugigen Kriegers, Sir Adrian de Vuard, ich weiß gar nicht mehr, wie man es ausspricht, da verschwimmt es tatsächlich in meinem Kopf. Was wer gemacht hat, weiß ich jetzt wirklich nicht. Fangen wir mal doch mal bei unserer Nummer 3 an. Der Karl-Peters. Dem Karl-Peters, dem alten Schlingel. Was der für wahnsinnig gute Ideen hatte und vor allem, dass es immer noch Straßen in Deutschland gibt, wo auch immer in manchen Städten noch aktiv darüber diskutiert wird oder es auch aktiv getan wird, diese Namen rauszuschmeißen. Ja, du musst den Dominik erst noch mal kurz abholen. Der Karl Peters war der deutsche Kolonialisator, der irgendwelche afrikanischen Sultans bei einer Flasche Schnaps übers Ohr gehauen hat. Ah, stimmt. Der ganze riesige Landstriche quasi genau. In Deutschland. In irgendwie Schwarzafrika und sonst wo. Indem er die Häuptlinge besoffen gemacht hat und einmal bitte 3x hier und auf und einmal gehört der halbe Kontinent Deutschland. Genau. So, okay, stimmt. So okay. Und der andere war ein englischer Kriegs, ich möchte jetzt nicht das Wort Held benutzen, aber er war ein Krieger. Aber der dutzende Male verletzt wurde und dann immer seinen Vanillepudding bekommen hat. Stimmt, oder? ist ein Pudding. Genau. Ein Pudding. Okay. Siehst du erinnerst dich doch. Jetzt erinnere ich mich. Aber ich hätte es nicht mehr auf die Reihe gebracht, tatsächlich. Habt ihr denn Erinnerungen an die beiden, die ihr noch ansonsten teilen möchtet? Du, ich habe dir gerade quasi alles gesagt. Tatsächlich, also der Karl Peters, das war das erste Mal, wenn ich mich so recht erinnere, weil ich das Gefühl habe, wir besprechen jetzt gerade so einen richtigen Typ, wo ich mir denke so aus heutiger Sicht, meine Güte, wie menschenverachtend und daneben also, ist das alles. Ich weiß, dass wir haben ja in der Anfangszeit vor allem haben wir unseren Podcast über Flyer auch vermarktet, ja, und damit neue Hörer irgendwie zum Hören gebracht und da war hinten ein Foto von Karl Peters drauf. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass Dominik das nicht durch die Qualitätskontrolle gehen hat lassen. Nee, das war ich. Du? Mhm. Ah, okay, dann erinnere ich mich falsch. Aber dann hat Philipp das nicht durch die Qualitätskontrolle gehen lassen, ohne den Zusatz amtlicher Vollhorst. Ja, weil ich nämlich noch gesagt habe, wir können doch nicht ein Foto von dem Typ da drauf machen. Und es sieht aus, als würden wir den abfeiern. Weil man muss halt auch ein bisschen einsortieren, wenn man ein Foto von dem Typ für uns sprechen lässt, was wir von dem Typ halten. Naja, wir setzen uns ja aus einer historisch-wissenschaftlichen Perspektive damit auseinander, ohne Wertung. Genau, aber das wird ja sonst aus dem Flyer nicht klar, was wir da tun. Ich gehe jetzt in umgekehrter Reihenfolge quasi runter, die Folgen, die wir noch nicht genannt haben, weil die letzte Folge, die wir da nicht genannt haben, ist nochmal ein richtiges Highlight am Schluss. Oh, schön. So, hoffentlich. Die 27, also die vorletzte Folge zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, den Martin Gerre bekommt erst kalte und dann kleine Füße. Gerre. Ja. Falsches Spiel mit Martin Gehr. Auch oder hier, von Martin Gehr. Ja, stimmt. Auch hier, heavy spoilers, das Leben eines Aufschneiders, der quasi eine Identität annimmt und das Leben eines anderen Mannes annimmt im Frankreich des 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. In der Vergangenheit. Da bin ich jetzt, bei Jahreszahlen bin ich immer relativ schnell raus, aber das ist insofern bemerkenswert, als dass wir ja relativ viele Fälle eigentlich aus der jüngeren Vergangenheit besprechen, hauptsächlich, weil da halt die Quellenlage einfach deutlich besser ist, ne? Weil man oft eine Biografie findet oder oft irgendwelche anderen Unterlagen, Geburtsregister, also belastbares Zahlenmaterial. Und der Fall ist insofern spektakulär, als dass es davon halt wahnsinnig viel Gerichtsakten gab, was halt in der Zeit nicht, naja, ich würde nicht sagen, was jetzt nicht immer der Fall war, gab schon oft Gerichtsunterlagen, aber da hat im Nachgang sogar zwei Richter, glaube ich, sogar noch Bücher darüber geschrieben, über diesen Fall. Also da gibt es wahnsinnig viel wirklich vertrauenswürdiges Material und das macht es schon relativ besonders. Aber auch hier, dass sich einfach durch den Verlauf der Geschichte ganz natürlich so ein richtiger Spannungsbogen mit so einem Twist, mit diesem doppelten Gerichtsprozess bildet und dem Original Martin Gehr, der dann irgendwann zur Tür das reinkommt. Das ist halt wirklich während des Gerichtsprozesses, so wie bei einer Hochzeit im Film, wenn sei es so, und wenn jemand was gegen diese Eheschließung hat, dann möchte er jetzt aufstehen oder die Tür geht auf. Genau. Du es nicht. Also das war schon sehr spektakulär, das stimmt. Super. Auch die Grundlage vieler Filme, zum Beispiel Summersby mit Jodie Foster und Richard Gere. Und auch ganz großartig, ist es das erste Mal, da bin ich mir nämlich jetzt wirklich nicht sicher, dass wir dann auch noch relativ ausführlich über eine Person gesprochen haben, die noch lebt. Nee, ist nicht das erste Mal, aber ja, war an der Stelle zumindest bemerkenswert. Genau, weil wir dann einen anderen Aufschneider uns in der Folge auch noch angeguckt haben. Ja, wenn der Aufschneider sagt, ich muss dann immer an wirklich Wurst. Leute. So. Ach so, ich dachte jetzt an. Eher so an Chirurgen. So. Ja, es gibt eine wundervolle, ich glaube, dreiteilige Serie mit dem österreichischen Kabarettisten, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfallen will. Haider? Haider ist der Politiker. Okay. Ja, stimmt, guter Punkt. Der spielt ja einen, ich überlege gerade, sondern sozusagen einen Mensch, der nach dem Ableben der Leute sich darum kümmert. Eben einen Aufschneider. Schön. Der ein Gericht draus macht? Nein. Ich gehe. Ich verrate nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass ich von oben nach unten jetzt noch runtergehe, aber weil du gesagt hast, du hast. Es ist immer schwierig, über ältere Dinge aus der Vergangenheit zu Es ist immer schwierig, über die Vergangenheit zu sprechen. Nein, aber über die Zukunft ist noch schwieriger. Ich kann mich erinnern, dass du es damals schon gesagt hast, aber die Geschichte zu gut war, als dass man es auslassen könnte. Oh. Die Folge 23, Margaret Dixon, widerfährt der kleine Tod. Da ist die Faktenlage ja auch sehr, sehr schlecht, so wie ich das im Kopf habe, aber die Geschichte ist halt super. Ja, also ich meine, da ist halt viel, ich meine, das hatten wir ja auch öfter schon. Also viel ist da womöglich auch Legende und ausgeschmückt von irgendwelchen, ich meine, da gibt es ja auch keine Biografen, sondern das sind ja dann teilweise irgendwie, wurde das, glaube ich, in Romanform irgendwie aufbereitet, ihr Leben. Ja, also da ist sicherlich nicht alles wahr gewesen, aber die Kerngeschichte natürlich schon. Vor allen Dingen auch eine der wenigen Folgen, wo eine Frau die Protagonistin ist. Ich wollte gerade sagen, mal eine weibliche Protagonistin. Und natürlich kann man jetzt sagen, na gut, das ist ja oft die, wie du mal so schön geschrieben hast, das ist die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, aber ist deswegen, oder wird dadurch aber nicht unbedingt spannender. So ungefähr, ja. Und hier haben wir mal wirklich als Protagonistin eine Frau, auch und auch eine, für die man richtig wootet, wo man sich eigentlich auch denkt, yeah, geh deinen Weg, super. Was? Ja, finde ich schon. Die ihr Kind umgebracht hat? Moment, verwechsel ich da gerade was? Ich glaube schon. Weil ich wollte gerade sagen, über die andere Dame, über die man vielleicht nicht so abfeiert, ist unsere gute alte Gesche. Auf die kommen wir später erst zu. Philipp, erinnerst du dich, an was erinnerst du dich von Margaret Dixon? Was war so das Highlight ihres Lebens, warum das zur Geschichte geworden ist? Dass sie ihren Mann gesucht hat und dass sie dann aufgrund der Anklage für ein Kind, das aber nicht mehr überlebt hat nach der Geburt. Eine Geige. Ja, ja, und da ist jetzt aber dann die Frage, ne? Okay, der Philipp hat sich die Blumenvariante quasi. Ja, ich geb dir recht. Die rosa-rote. Da ist halt jetzt echt die Frage, hat dieses Kind, und da hast du ja damals da bin ich mir nicht sicher, wie du es gesagt hast, aber vielleicht drückt mich einfach meine Erinnerung, dass auch im Nachhinein nicht klar war, ob dieses Kind überlebt hätte oder nicht. Ja, ja. Also ich meine, Fakt ist, sie wurde ja für irgendwas aufgeknüpft. So, ja gut, aber das heißt ja nicht, dass das, nee, dass der Punkt rechtens das war. Das heißt nicht, aber ne? Das heißt zumindest, dass die Möglichkeit besteht. Da bin ich bei dir. Indiskutabel cool, die 26, die Gisela Werler, die zur Durchführung eines Banküberfalls fähig ist. Ach, ja. Auch da, interessantes auch Moralsystem. Die in den 60er Jahren in Deutschland hat die Gisela Banken überfallen. Wo du dir auch denkst, unvorstellbar, wie krass sich Deutschland und die Welt gewandelt hat in 60 Jahren Geschichte, weil ich erinnere mich da an einen Moment, wie quasi die Gisela hat mit ihrem Lebensgefährten dann später, und am Anfang waren sie zu dritt und dann nur noch ihr Lebensgefährte, halt Banken überfallen, und die Polizei hatte halt schlicht und ergreifend wenig dagegen zu setzen, wenn es jemand gemacht hat, weil die hatten zum Beispiel gar keine Dienstwagen. Offizielle. Oder Funkgeräte. Oder Funkgeräte oder dergleichen, ja. So, und was ich auch mehr als bemerkenswert fand, ist die ersten Male, wo quasi ein Fahndungsfoto quasi den Zeugen der Bank vorgeführt wurde, haben die gar nicht wahrhaben wollen. Also es war keine Möglichkeit in ihrem Kopf, dass das eine Frau sein könnte. Ja. Also die Leute waren damals wirklich fest davon überzeugt, dass eine Frau biologisch, psychisch nicht in der Lage sein kann, eine Bank auszurauben. Ja. Da sind wir schon weiter heute. Ein Hoch auf die Gleichberechtigung. Ja, tatsächlich. Das kann man sich aber wirklich nicht mehr vorstellen. Und ich habe auch damals schon angemerkt, aber Moment, wir hatten doch auch schon mal jemanden in unseren Stories, der noch viel schlimmere Sachen gemacht hat, der noch eine Frau ist. Und warum? Ja, aber sozusagen so ein Banküberfall galt ja dann eher so als, ja, fast wie so eine Gewalttat und nicht als der heimtückische, fiese kleine Giftmord. Ja, also im Banküberfall, das war ja in der Zeit auch so ein bisschen Volkssport. Also, unglaublich. Und was machst du? Ich schwimme und du, ich laufe und du, ich überfall Banken. Ja, also das hat mich tatsächlich sehr überrascht, wie viele Banken in der Zeit so überfallen wurden. Ja. Und ich meine, bei einer, und daran lag es wahrscheinlich, also bei einer echt schlechten Aufklärungsrate. Ich wollte gerade sagen, ist hier nicht, dass heute tatsächlich so wenig Banken überfallen werden, aber die Aufklärungsrate ist einfach enorm hoch. Und man nimmt halt nicht mehr so viel mit. Selbst wenn du es jetzt schaffst heutzutage, du hast ja nicht mehr diesen klassischen Safe, den du aufmachst. So, ich glaube, das, was du heute mitnimmst, ist tendenziell weniger. Die 21 war Max Valier. Und jetzt bin ich aber enttäuscht, dass du jetzt nicht die Brücke schlägst. Zu? Zu unserem Zugräuber. Oder zu Ich gehe ja sequenziell durch. So, schwierig. Ja, entschuldige. Max Valier, was fällt dir dazu ein? Der ist auch so ein bisschen blass in der Erinnerung, oder? Rocket Man. Was ich da im Kopf habe, ist halt Opel. Dass Opel halt ganz weit mit vorne dabei war in Sachen Raketenfahrzeug. Ich habe neulich einen sehr interessanten Fakt über Opel gelernt. Ich habe mir überlegt, da mal irgendwann vielleicht noch eine Geschichte, aber das habt ihr dann wieder vergessen. Dass jeder Popel einen fährt? Nein. Wusstet ihr, dass gar nicht Opel selber... also der Firmengründer, der alte Herr Opel, dass der nicht angefangen hat, Autos zu bauen, sondern seine Tochter nach seinem Tod. Wirklich? Er war immer dagegen, Autos zu bauen. Die haben irgendwie Fahrräder, glaube ich. Das wäre die perfekte Überleitung gewesen. Glaube ich, produziert. Sophie Opel hat 3 Jahre nach dem Tod ihres Vaters angefangen, Autos zu bauen. Ach, spannend. Aha, ja. Krass. Und wer war dann derjenige, der sich bei diesen Autos mit gebrüstet hat? War das dann der Mann dazu oder wieder davon, der Sohn? Wie es von da aus weiterging, so weit war ich dann nicht in meiner Recherche, aber das fand ich einen bemerkenswerten Fakt, und das schon irgendwie 1800, ich weiß nicht, 94, 97, irgendwas, also da ist der alte Opel quasi, der Firmengründer, gestorben, und dann hat sie das genutzt, um Autos zu bauen. Aber ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht in meinen Top 10, die Folge. Die war jetzt interessant, aber du sagst, die ist blass vergleichsweise. Ja. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein typischer Fall, wo ein wenig Höhen wieder ins Negative relativ noch gleich bleiben. Ein Höhepunkt war die Katze auf jeden Fall, war ein Höhepunkt. Ja, ich wollte gerade sagen, was ich tatsächlich für mich die Folge im Nachhinein schon aufgewertet hat noch dazu, war nach dem Ganzen das zu hören, also nach dem Hören des Ganzen, sich die Videomaterialien anzugucken, weil da gibt es das ein oder andere Video, das dann für Wochenschau und Co. gedreht wurde, wo man diese abenteuerlichen Konstruktionen auch mal in Aktion sieht. Und nachdem man das Ganze erzählt bekommen hat, es dann mit den Hintergründen, die man weiß, wo es herkommt und wo es hingeht, dann zu sehen, das fand ich ganz spannend. Und ich würde auch tatsächlich empfehlen, wirklich die Folge zu hören und bis dahin das nicht anzuschauen und es dann anzuschauen. Das ist tatsächlich, jetzt wo du auch das schilderst, ist es halt extrem mit unserem Anim Dahl vergleichbar. So, da gewinnst du genauso, indem du die Original-Footage auf YouTube dir noch zusätzlich aber halt kannst. Danach, weil dann kannst du das Ganze auch einordnen und einsortieren, wo das Ganze herkam, in welcher Zeit es spielt und so ein bisschen mehr schätzen. Aber ich weiß gar nicht, noch ganz kurz, ich weiß gar nicht, warum das eigentlich so eine vergleichsweise blasse Folge ist. Weil eigentlich ist doch die Idee, irgendwie sich Raketentreibstoff hinten auf den Schlitten zu schnallen und so. Das ist doch eigentlich super absurd und großartig. Halt visuell. Ich meine auch noch mit dem, wie er dann auf dem See rumballert mit dem Schlitten und dem Bob. Hammer. Raketenbob. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals ja getestet haben, dass wir dieses Material live anschauen. Weil damals nein, oder? War das nicht war, nein, das war bei der Anim Dahl-Folge mit dem Sprung in den See. Dieser Stunt. Ja, aber ja, du unterstreichst deinen eigenen Punkt. Genau. Ja. Völlig indiskutabel ein Highlight war aus meiner Sicht die 20. Jetzt habe ich vergessen, meinen Hans Meiser-Einspieler zu bringen bei der Gisela. Oh, oh Mann. Zu spät. Völlig indiskutabel ein Highlight war die Folge 20. Maurice Wilson besteigt den Mount Everest. Also Maurice ist schon auch ein großartiger Name, der ist mit großen Taten verbunden. Weshalb ist denn das so toll, dass er den Mount Everest bestiegen hat? Denn dank ihm kennen wir jetzt den Rainbow Valley. Genau. Naja, also ich finde es ja spannend, dass auch er ein Maurice ist, der weit über seine eigenen Fähigkeiten hinaus an sich geglaubt hat und an seine Idee und an seinen Vorsatz bis zu seinem Tod festgehalten hat. Der eigene Grenzen nicht akzeptieren wollte, weil ich meine, naja, er hat sie ja auch ein Stück weit verschoben. Also ich meine, sein Plan war, er besteigt jetzt den Mount Everest, ja, und Hindernis 1, er muss erstmal dahin kommen, ja, und von England aus. Und was macht er? Er macht seinen Flugschein. Also er steigt jetzt nicht einfach in irgendein Flugzeug und fliegt dahin, sondern er lernt tatsächlich zu fliegen. So, er bereitet sich darauf vor und verschiebt seine Grenze an der Stelle schon. Aber ich wollte gerade sagen, ich finde, der geht noch im Gegensatz zu unserem Golf-Maurice noch viel mehr All-In, dass er da so alles draufhaut, das unbedingt zu erreichen. Also, erinnere dich mal zurück, was dieser Golf-Maurice, der irgendwann seinen Job gekündigt hat, um mehr trainieren zu können und was der bei schlechtem Wetter am Strand stand. Ja, aber er hat trotzdem noch Familie und so. Also, da war noch tatsächlich mehr normale Zeiten. Es nimmt kein schlechtes Ende. Ja. Und seine Frau, glaube ich, war auch so ein Ankerpunkt. Diese bedingungslose Liebe, die die beiden hatten. Und die hat ihn ja durchfinanziert, lange auch. Ne? Aber er ist schon auch ganz schön all in gegangen. Ich meine, klar, das ist lebensgefährlich und spektakulär. Ich sag noch mehr, ne? Nicht. Der andere hat halt noch zusätzlich sein Leben riskiert. Ja. Okay. Aber das bei der Maurice-Wilson-Folge, unabhängig davon, dass die Geschichte an sich unfassbar interessant ist und gerade was du gesagt hast, dass er einem im Flugzeug mal hingeflogen ist, was auch schon eine Geschichte in sich ist. Ja. So allein das ist ja schon unfassbar spektakulär. Und aber zu sehen, wie völlig absurd halt auch diese Mount Everest-Besteigung ist und was, lange, lange Jahre war. Ja. Und was ich an der Story natürlich ein bisschen schade ist, dass man weiß, der erste Besteiger vom Mount Everest heißt nicht Maurice. Du weißt, dass es nicht schafft, ja. Du weißt, dass es nicht schaffen wird und entweder sterben wird oder vorzeitig wieder runterkommen muss. Das ist, das ist wirklich so die Folge, die für mich bittersüß ist. Ja, ich sag mal, die einzige Sache, wie man da noch hätte einen Twist machen können, indem man nie erzählt, zu welchem Zeitpunkt das Ganze spielt. Aber das ist ja dann auch doof, weil du willst das ja einsortieren. Also das funktioniert nicht. Jedenfalls sein Ansporn ist ja dann plötzlich weg, wenn da schon jemand vor ihm war. Nee, aber der schöne Gedanke muss an der Stelle für dich eigentlich sein, seine Kamera wurde nie gefunden. Also er könnte ja auch am Abstieg verreckt sein. Stimmt, und du hast doch dann sogar erzählt, dass irgendeine Kryptowährung jetzt, wurde da nicht was platziert am Mount Everest? Das hast du nur per Slack geschickt, glaube ich. Da gab es doch irgendeine total verrückte Aktion. Das klingt total spektakulär. Dass ein relativ teurer Wertgegenstand beim Mount Everest weit oben platziert wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein USB-Stick war mit so einem Kryptowährungs-Token oder ähnliches. Woraufhin auch Leute gesagt haben, Leute, es ist unverantwortlich, man fördert da den Tourismus und es ist lebensgefährlich. Ja, also ich finde, das wäre eigentlich, oder andersrum, mich verwundert es eigentlich fast schon, dass es da nicht irgendwie so eine Verschwörungstheorie noch gibt, die sich so hartnäckig hält, so über den Erstbesteiger des Mount Everest. Weil da gibt es ja, wie wir draufgekommen sind, gibt es ja schon ein paar Anknüpfungspunkte von Leuten, wo man nicht so genau weiß, wie weit waren die jetzt eigentlich oben. Oder? Ja, wobei, ich glaube, wenn du die richtigen Kreise vorstößt, wirst du auch da. Ja, und selbst beim Hillary ist es diskutabel, ob es nicht eigentlich Tenzing Norgay war, der vielleicht sogar vor ihm oben war, ja, der das Foto gemacht hat. Aber ich glaube, auch hier ist wieder was wir eingangs schon erwähnt haben, so die Macht des Commonwealth und die Macht von spießigen englischen Behörden und Vereinen. Und da zeigt es sich relativ deutlich. Ja, weil diese Bergsteigergemeinschaft, die halt auch extrem oder halt irgendwie von den Briten halt irgendwie extrem ernst genommen wurde, da braucht es halt auch nicht viel Fantasie, dass die das halt tendenziell dann verschleiert haben und ihre Einflüsse geltend gemacht haben. So. Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo in irgendeinem Tresor irgendeine Kamera von irgendeinem dieser verunglückten vielleicht Erstbesteiger liegt, ja, und so mit dem, so, nein, wir dürfen das niemals, das darf nie an die Öffentlichkeit gelangen. Und das Rainbow Valley, was der Philipp erwähnt hat, ist ja auch was unfassbar spannend ist, was mir in dem Ausmaß nicht bewusst war, dass tatsächlich man nichts vom Berg runterkriegt. Dass der Müll da noch liegt über die Jahre und das ein Riesenproblem langsam wird durch den Massentourismus vergleichsweise, die Menschen, die da hochgekarrt werden, aber dass die Leichen halt auch alle noch oben liegen und halt vor allen Dingen dann die Thermojacken, die halt massiv beständig sind, dass es halt zum Beispiel ein Tal gibt, das Rainbow Valley, was du da gerade geschildert hast, wo halt die schönen bunten Winterjacken alle inklusive Leiche dazu mit den Gehörigen noch liegen. Der Leute. Und halt noch schön strahlen. Ja. Und das ist was, auch da mega interessant in die Shownotes zu gehen und sich die Artikel dazu anzuschauen. Wenn man natürlich keine Leichen sehen möchte, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber das ist schon interessant, dass jeder, der Mount Everest hochgeht, halt an den der ein oder anderen Leiche vorbeigeht. Und die hat auch diese eine Person, wie war es, die Schöne oder die Sleeping Beauty oder ähnliche. Also es gibt auch eine berühmte Persönlichkeit, die da auch auf dem Berg liegt, an der die Leute vorbei müssen. Und das ist auch eine verstorbene Person, die da vereist ist und dort sitzt, kauert, wie auch immer. Also da gibt es ja relativ viele. Und das war für mich auch neu, dass die da wirklich auch so zur Navigation und zur Entfernungsmessung so ein Stück weit auch verwendet werden. Ne? Also dass ich habe, echt. Ja, wenn ich jetzt an Green Boots zum Beispiel vorbei bin, dann ist es noch so und so weit bis zum Gipfel so. Ja, also dass das, das fand ich relativ bemerkenswert. Ja. Nee, also ich glaube, allein was wir jetzt nach und nach noch jeder erzählen wollen, deutliches Zeichen, dass das eine Premium-Folge war, vergleichsweise eine spannende, fand ich schön. Auch eine Premium-Folge aus meiner Sicht, die 15. Ronnie Biggs, flüchtigste Verbrecher der Welt. Auch so Bigger-than-Life-Charakter, damals Postraub quasi vonstatten gegangen, den kennt man, weil der in den 60er Jahren in UK, ich glaube, das ist so jemand, den kennt in England jedes kleine Kind. So nach wie vor. Ich glaube, nehme ich auch. Eine gewisse Generation, ja. Allein, dass er dadurch, dass der dann mit diesen Punk-Musikern noch Sex Pistols noch ein Stück aufgenommen hat. Das ist so absurd. Aber im Prinzip hat er einen Bankraub begangen, ist aber da auch ein Gentleman-Räuber gewesen und war halt einfach ein netter Zeitgenosse. Ein Zug überfahren. Zug. Ja, aber also ein Postraub. Also Postzug. Ja, genau, ja. Nicht Bank, ja, sondern ja. Postzug, genau. Und ist dann zeitlebens auf der Flucht. Und erlebt da auch noch allerlei spannende und interessante Dinge. Und es war einfach ein unglaublich sympathischer Zeitgenosse, wie er dargestellt wird. Der Jürgen lächelt verschmilzt. Naja, das ist halt wieder so, klar. Ja. Und da hinterfrage ich auch dann manchmal mein Moralsystem. Ne? Ich meine, es ist ein Verbrecher, aber es ist irgendwie auf eine Art und Weise ein wahnsinnig sympathischer Typ. Ja, und man hat halt vor allen Dingen auch viele der Informationen aus seiner eigenen Biografie. Ja, so. Aber das ist ja auch, du guckst ja manchmal auch einen Film an, sowas wie, also jetzt um den völlig absurden zu nehmen, sowas wie Serial Mom, das ist so eine schwarze Komödie aus den USA, wo eine Mutter in so einer spießigen kleinen Stadt oder so Vorstadt immer Leute umbringt, weil die halt irgendwas machen, was man nicht tut, so am Sonntag Rasen gemäht oder irgendwie die falschen Schuhe gezogen, nicht das Sonntagskleid oder irgendwie den Kuchen nicht gut gefunden. Also immer so totale spießige Kleinigkeiten und die eher durch so einen Unfall, glaube ich, bringt die erste Person um und stellt halt fest, so, ach Mensch, tu wirklich die ganzen Leute los. Und die bleibt aber halt die ganze Zeit so total hochspießig. Und du guckst dir die Geschichte an, das ist halt schon lustig, ne? Aber du bist ein Stück weit ja auch für den Bösewicht in dem Moment, der Protagonist von der Geschichte ist, weil es spannend ist, der Person zu folgen. Ich glaube, wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Das eine ist das moralische Einsortieren im Nachhinein und das andere ist, dass du natürlich auch mit einer Person und manchmal auch einem Mörder noch mitfieberst. So, wie lange wird jetzt nicht geschnappt? Ohne, dass du ja deswegen die Person bewunderst oder gut findest, was sie tut. Naja, schon, aber wir ziehen ja schon eine klare Grenze zwischen coolen Typen und uncoolen Typen, so auch für uns. Und das bezieht sich gar nicht nur auf das Mitfiebern, weil es eine gute Geschichte ist, ja, sondern klar. Das ist schon sehr stark an der Person. Wir haben noch zwei Folgen, die ausstehen. So, ich glaube, eine ist uns ziemlich offensichtlich, die hat der Philipp auch jetzt und das angesprochen. So, jetzt ist aber an euch beide die Frage. Was ist die zweite Folge, die noch fehlt? Und bitte schau nicht auf meinen Zettel hier. Ah, ja, ja. Nee, sowas kann ich ja gar nicht. Ich kann nicht durch Zettel durchgucken. Du starrst mir aber gerade ziemlich drauf. Ah, stimmt. Ja, was fehlt denn noch? Ganz in Anlehnung zu unserer eine einzige Folge fehlt noch. A-Folge, in der wir eine Person des Agentenmilieus besprochen haben. Ah, Duschko. Duschko Popov. Im Geheimdienst ihrer Majestät. Über den habe ich noch mehrere ungelesene Bücher zu Hause. Mhm. Das inoffizielle Vorbild für James Bond? Mhm. Eines der. Gab es ja relativ viele. Aber die eine Casino-Szene war doch relativ nah an dem, wie es später auch im Film dann zu sehen ist. Ich fand auch, in der Folge bleibt mir mega präsent diese Absurditäten, wie sich er mit irgendwelchen Kontaktleuten trifft. Sowas wie ein, er fragt ja, ob es dem Vetter gut geht und wie viel Uhr es ist. Wenn die Frau dann 3:30 antwortet, dann legt er einen Fisch auf den Tisch und eine halbe Stunde später holt ihn einen Wagen ab. Also so diese völlig absurden Codes beziehungsweise willkürlichen Aktionen, um zu kommunizieren, dass man von A nach B kommt und sichere Kanäle zu bauen. Das fand ich sehr lustig. Dass das halt auch wirklich so war, ja. Genau. Oder genau. Irgendwelche Autobomben oder dergleichen. Kommt eine Autobombe vor? Ich weiß gar nicht mehr. Ich überlege gerade. Nee. Ich konnte mich jetzt gerade daran erinnern. Irgendjemand ist doch ums Leben gekommen dann noch durch ein sabotiertes Auto. Irgendjemand ist ums Leben. Ah ja, nee, sabotiertes nee, Auto kann sein. Ein Freund von ihm hat sich doch sein Auto irgendwie geliehen und uns zu Schrott gefahren. Weil es sabotiert war? Ja. Ja, ja, irgendwie so. Und dann hat es ihn nicht getroffen, so irgendwie mega so, glaube ich, war es. Oh, wie war denn das mit, oh, da kriege ich auch nicht mehr viel zusammen aus. Aber er war doch dann in Amerika und hat da einen Spionagering irgendwie aufziehen sollen und hat aber... Auch mit Doppelagentenstatus und dergleichen. Ja, und hat aber... Da wurde ihm aber nicht so recht getraut. Ja, genau, er hat die Unterstützung der Amerikaner nicht bekommen. So. Und das war dann wegen das Problem, ja. Das ist eine Folge, wo ich mir denke, da waren eigentlich Highlights drin. Die würde ich jetzt gerne nochmal hören. So, das war wirklich eine super interessante Folge. Ja, also vor allem, das ist ja wirklich, also, ja, da denkst du dir an so vielen Stellen, das kann nicht wirklich sein, so, dass er halt aus einer reichen Familie kommt und deswegen auch als Agent natürlich immer entsprechend mit viel Geld um sich werfen muss, ja, um nicht irgendwie aufzufliegen und so. Das ist einfach so schön absurd und skurril. Und so, halt ein Playboy vor dem Herrn. Genau. Und man sich dann so selber, sich selber so ausmalt, wie man das sich verhalten würde oder wie das wäre, so. Naja. Ja. Und es ist schon so ein bisschen so ein James Bond, die Origin Story. Ja, und tatsächlich ganz klar. Wäre es ja auch mal fast lustig, das zu verfilmen, ohne die James Bond-Einschläge und Klischees, die man hat, sondern, naja, wobei, das ist dann wieder so die Frage, ist es dann nicht langweilig und man hat so das Gefühl, irgendwie gucke ich James Bond, aber nicht so richtig. Wahrscheinlich, ja, aber auch das, wie sie dann später die Deutschen verkackeiert haben, wenn es um die Landung in der Normandie geht und so, stimmt. Also wahnsinnig spannend eigentlich. Die haben ja vor Pearl Harbor auch gewarnt, oder? War das? Ja, er hat vor Pearl Harbor gewarnt, aber man hat nicht auf ihn gehört. So, das war aber so ein bisschen umstritten noch, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Wurde das wirklich weitergegeben oder wurde es ignoriert oder hatte das wirklich so in der Form? Naja, ich glaube, es der Huber war hat doch relativ klar, dass er das weitergegeben hat, aber wie und auf welchen Wege und warum es dann hängen geblieben ist, das war nicht ganz klar. Aber das war eben Teil seiner Zeit in den USA, wo ihm eigentlich keiner so recht über den Weg getraut hat. Aber sehr schön, die hole ich mal nach. Das ist, glaube ich, tatsächlich die Folge für mich. Das Grand Finale, eine Folge, wo wir gesagt haben, wir haben häufig Zweifel, was wir Menschen zum Einstieg empfehlen sollen. Und diese Folge ist A, aus unserer Sicht, glaube ich, gelungen. Da hatten wir viel Spaß damit. Die Geschichte ist interessant. Und zwar vor allen Dingen die Folge, die lange mit Abstand die meisten Downloadzahlen hatten. Unterdessen müsste man mal verifizieren, ob es immer noch so ist. Die gute Gesche, die Folge... Die mit dem schlimmsten Titel. Ja, aber Downloadzahlen können ja eigentlich auch nur auf den Titel zurückgehen. 10 Dinge, die du über Arsen noch nicht wusstest, bei Nummer 3 habe ich geweint. Genau, die Nummer 8. Das ist Top 10 so Dinge, blöd, die ihr noch nicht über Arsen wusstet, bei Nummer 3 habe ich geweint. Ja, das ist wirklich der beste Titel. Das waren die Zeiten, als ich noch Titel geschrieben habe, oder? Meine sind auch nicht so ganz schlecht. Also ich fand, Martin Gerr bekommt erst kalte und dann kleine Füße. Der ist aber super. Dafür habe ich dich ordentlich gelobt. Ja. Der ist echt gut. Die Gesche. Ein typischer Anti-Held, weil ich meine, wenn du vorhin bei Ronnie Biggs schon Zweifel hattest, ob du auf seiner Seite sein solltest, die hat mal hier links und rechts die Leute vergiftet, ja, die Gute. Gut, sagen, da haben wir doch das Vorbild von Serial Mom. Also ich, wenn Gesche hört, denke ich sofort an, was war noch gleich ein Weinreisender? So. Ach so, der Weinreisende, stimmt. Bin ich sofort bei dem Weinreisenden. Seit dieser Folge ist der Ausdruck Mäusebutter in meinen Wortschatz übergegangen. Mhm. Achtest du auch manchmal drauf, wenn Speise zubereitet, ob da irgendwie weiße Punkte drauf sind? Oder wenn ich in die Wirtschaft gehe oder... Und du guckst ein bisschen, ob die Fliegenklebedinger noch irgendwie, ob da irgendwie was abgeschnitten, abgekratzt wurde. Ob die Wandfläche schon grün ist. Auch hier wieder eine deutsche Geschichte, die außerhalb von, in dem Fall Bremen, nicht ganz so bekannt ist. Letztendlich eine Mörderin. Mehr ist es eigentlich nicht. Also aber die Art und Weise. Serien noch hinzufügen. Eine Serienmörderin. Aber die Art und Weise, wie sie quasi ihre Opfer vergiftet, mit welcher Kaltblütigkeit, das ist wirklich Schwarzhumor at its best. Inklusive also, Kinder. Das kann dann, ja, also wer empfindlich ist, auslassen. Wer auf Schwarzhumor steht, kann da, glaube ich, viel Spaß haben. Ich würde sagen, aber ihr müsst mit Kindsmord zurechtkommen. Ja, und Mord. Da hätte ich mir ja auch tatsächlich eine Autobiografie gewünscht an der Stelle. So, das hätte mich mal interessiert, in diesen Kopf reinzugucken. So. Und dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, und am Ende haben sie mich eingesperrt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ja. Stell dir mal vor, sie vom Original... von der Originalschreiberin, die eine Autobiografie geschrieben hat, gelesen als Hörbuch. Ja. Exklusiv bei Audible. So, wie viele Überraschungen waren da Originals. Jetzt, wie viele Überraschungen waren da bei euch jetzt dabei? Wie viele Momente hattet ihr? Ach, stimmt, das gibt's auch noch. An wie viele schöne Erinnerungen Momente habt ihr euch erinnert? Zwei, drei. Wie gesagt, vorhin, ich hätte bestimmt 3-4 Folgen hätte ich überhaupt nicht mehr aufzählen können. So hätte ich dir überhaupt nicht mehr sagen können. Aber dann so mit den Namen, und da kommt dann schon relativ schnell eins zum anderen. Dann fällt einem wieder einiges ein. Was ich wahnsinnig schön finde, ist, dass wir alle drei doch so unterschiedliche Erinnerungsfetzen an die Bestandteile der Folge haben. Bei Maurice vielleicht so am wenigsten, weil da steht so dieses große Ganze im Mittelpunkt. Aber bei anderen Folgen sind es halt so einzelne Rosinen, die man einfach an so einer Folge schätzt oder auch einfach sagt so, Mensch, dieser Moment oder diese Absurdität hat mir so gut gefallen, wie eben das mit der Mäusebutter, dass das dann so eine Sache für einen ist. Ich finde es bemerkenswert und das ist mir gerade eben in der Deutlichkeit erst aufgefallen, dass wir gehen immer bei Maurice, ist für uns der Flitcroft. Aber der Wilson ist ja eigentlich auch ein unglaublich toller Charakter, der ihm ähnlich ist. Und vor allem haben die wahnsinnig viele Parallelen. Wahnsinnig viele Parallelen haben. Also das ist eigentlich das 8-Double-Feature. Ja, eigentlich müsstest du jetzt noch einen dritten Maurice finden und dann machen wir irgendwann eine Folge, wo man die alle drei irgendwie zusammenschneidet und dann macht man Maurice. Würdest du dich wundern, wenn ich dir sage, dass einer auf meiner Liste steht? Nein, wirklich. Ja? Ein positiver Held oder ein fragwürdiger bzw. negativer? Also negativ, sind es nicht alles Helden? Negativ nicht, aber ist jetzt auch kein über die Maßen Weltverbesserer. Okay, also okay. Ein streitbarer Charakter. Ja, also es wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber auf meiner Liste steht schon relativ konkret ein. Jetzt googeln Leute, welche berühmten Maurices gibt es noch? Welche nicht berühmten Maurices gibt es noch? Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass es da nicht sehr, sehr viele Menschen mit diesem Namen gibt. Ja, und zumal ist, glaube ich, auch der in England jetzt auch nicht unbedingt der verbreitetste, ist ja eigentlich ein französischer Name, oder? Würde ich mal sagen. Ja, ich meine, die englische Sprache ist hier viel durchs Französische geprägt und die Kultur, von daher, ja. Das sind so unglaublich viele Momente und Geschichten und Sprüche und was weiß ich dabei, die wir jetzt nicht erwähnt haben, die... Weil, was du, Philipp, gerade gesagt hast, so ungefähr, wie wir alle unterschiedliche Gedankenfetzen haben. Also, ja, wir rufen immer auf, teilt mit uns, aber das ist wirklich aus tiefstem Herzen, würde mich einfach da draußen interessieren, was die Momente der Menschen da draußen sind. Sind es quasi Stücke von den ersten Folgen, die ihr gehört habt? Weil, also mir geht's so, ich habe diese 00er-Folge, ich habe sie ja vorhin auch als exemplarische Empfehlung genannt, die mir halt einfach extrem präsent ist. Ja, ja. So, keine Ahnung. Und dann ist mal wieder Höhen und Tiefen. Das würde mich interessieren, bei wie vielen Leuten ist es die erste Folge, die sie gehört haben? Oder gab es dann diesen einen Aha-Moment so bei einer speziellen Folge? Ja. So, wie viele Folgen sind euch empfohlen worden? Steigt mit dieser und dieser Folge ein? Mhm. So, oder ist einfach empfohlen worden, hört Ach Ja. Das würde mich einfach brennend interessieren. Ja, gerade weil halt, und das kam auch deutlich raus, wir haben halt einfach eine wahnsinnige Bandbreite zwischen unglaublich witzig und positiv bis zu unglaublich deprimiert. Von einzelnen Lebensgeschichten bis halt irgendwie Geschichten in der Geschichte. Sammelsurium. Ja, Sammelsurien abgedeckt. Und ich glaube, da ist für fast jeden was dabei. Tatsächlich bin extrem gespannt. Und was mich halt nach wie vor schockt, ist, wie viele Menschen Spaß an meinem Leiden haben. Ich hoffe nicht, dass das was ist, was den Jürgen jetzt dazu führen wird, mich leiden zu lassen. Der Anführer von diesem Fanclub. Verdammte Axt. Sehr gut. Doch. Ich glaube, wir werden noch einige Ausflüge in die Tiefen der menschlichen Dominikschen Schmerzes. Jetzt habe ich auch wieder so Wortfindungsstörungen. Das ist heute ist ein schwieriger Tag für mich. Der Menschheit. Ja, so der menschlichen Psyche. So genau, in die finsteren Ecken der menschlichen Psyche. Du gehst auf den ersten FC Nürnberg ein? Der Club ist ja Depp. Der ist ja quasi auch schon mehrmals gestorben. Den könnte man eigentlich auch mal irgendwie als Thema machen, ja. Wiederauferstehung. Der wird auch immer mit Wein noch gefüttert. Nee, was zum Thema Fußball habe ich tatsächlich einen, der geografisch nicht so gut passt, aber den ich eigentlich auch gerne mal noch irgendwann verarbeiten würde. Da habe ich noch eine Doku zu Hause. Auf DVD, die muss ich mir mal angucken. Ja. Jetzt gibt es uns in der Form 2 Jahre. 2 Jahre? Und also mich gibt es schon ein bisschen länger, aber... Ja. Ich sage ja uns. Ne? Jetzt sind 2 Jahre passiert. Ich glaube, man merkt auch ein bisschen Unterschied irgendwie des Tempos anders geworden im Podcast. Die Tonqualität hoffentlich auch merklich gestiegen. Aber was sind denn Sachen, wo ihr sagt, da ist jetzt der Unterschied so von der ersten Folge zur letzten Folge? Muss jetzt nicht konkret die Folge sein, sondern so, was habt ihr eigentlich so bemerkt, was hat sich über die letzten 2 Jahre denn geändert? Naja, wir haben eine normale Entwicklung durchlaufen, glaube ich. Also wir haben. Erst kommt die Wut, dann kommt das, die Verzweiflung, dann kommt das Verhandeln. Leugnen. Das kann nicht wahr sein. Ich finde es bemerkenswert, wie die Zeit im Flug vergangen ist. So. Ja, wenn man mal an so einem Dings entlang geht, ne, wie viel dann in doch relativ kurzer Zeit so irgendwie eigentlich alles auch passiert ist, weil wenn man an so eine Folge denkt man ja auch, haben wir ja vorhin schon gehabt, ganz schnell auch an den Rahmen, in dem das passiert ist, ne. Also so die erste Folge kann ich mich noch irgendwie gut an das Drumherum erinnern, irgendwie bei Philipp im Wohnzimmer, oder die Folge hier an deinem Geburtstag da mit dem Oskar Speck. Oder die Folge mit Travis bei mir im Keller. So. Ja. Also das sind schon Dinge, wo dann auch sofort oder der ganze Kontext irgendwie da ist. Aber das hat jetzt deine Frage nicht beantwortet. Ne? Also ich glaube, wir haben uns schon hauptsächlich aufeinander eingestimmt, so, weil wir kannten uns ja jetzt auch nicht alle drei von Anfang an gleich gut. Und wir haben uns hoffentlich auch in der Podcast-Technik, also damit meine ich jetzt eher so Sprechdeutlichkeit vielleicht oder auch beim Schreiben irgendwie Dinge irgendwie besser formuliert, weil sie besser sich vorlesen lassen, beziehungsweise ich lese gar nicht mehr ganz so viel vor wie am Anfang. Am Anfang habe ich ja alles 1:1 komplett vorgelesen. Das war der Wahnsinn. In der Nullfolge hört man das relativ deutlich. Ich meine, da war ich auch wahnsinnig aufgeregt und da halte ich mich sehr, sehr steif an mein Skript. Jetzt mittlerweile ist es oft so, dass ich oft von dem Absatz nur noch irgendwie den Anfang vorlese und dann irgendwie im Kopf vervollständige und irgendwie freirede, was dazu führt, dass ich mich oft auch mal ein bisschen irgendwo in den Gedanken verrenne. Aber das ist schön. Aber es ist relativ frei vorgetragen. So, das ist was sich auf meiner Seite auf jeden Fall verändert hat, glaube ich. Würde ich mal sagen. Dominik. Ich glaube, das ist indiskutabel, was Jürgen gerade gesagt hat, dass dem so ist. Ich glaube, was für mich immer noch so ein Punkt ist, sind die Bonusfolgen, die wir ja noch zusätzlich machen. Die Wer bin ich-Folgen, das finde ich auch bemerkenswert, dass wir da ja auch die 100er-Marke langsam angehen. So, und zwar nur die Bonusfolgen allein sind wir schon bei der 100. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 85 oder so, ja. Wir gehen in die 100 an. Und das finde ich echt bemerkenswert, weil das könnte woanders schon ein eigener Podcast sein. Das ist woanders ein Podcast. Ich überlege mal 100 Folgen. Das ist schon. Also, da, wenn ich die Liste durchgehe, welche Menschen aus der Geschichte wir da angegangen sind, das ist auch unfassbar. Weil, kennt ihr das, das ist ja nichts, was jetzt mit Podcasten zu tun hat, dass manche Dinge aus der Vergangenheit euch vorkommen, als wenn sie letztes Jahr passiert wären. Total. Sind aber schon 20 Jahre her. Total. Und vice versa. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, wo ich mir denke, so, was? das ist irgendwie Folge 10, das ist schon 2 Jahre her und ja, keine Ahnung, das finde ich unglaublich, das ist halt auch wieder das, krass, wie die Zeit vergeht, ja, und wie halt einfach der Podcast einen begleitet hat, zwischen auch, keine Ahnung, Privathöhen und Tiefen und Dingen, die passiert sind, ja. Körperliche Veränderung, ja, das fand ich bemerkenswert. Was ich tatsächlich. Jetzt sitzen wir hier so. Wahnsinnig. Vorhin die Sentimentalität. Ja. Aber genau in die Richtung geht auch die Sache, die ich noch anmerken möchte. Ist nämlich tatsächlich die externe Rezeption des Ganzen. Weil ich weiß noch, dass wir am Anfang jetzt haben wir 10 Downloads. Boah, jetzt haben wir 25. Wir haben unseren Freunden Bescheid gesagt. Oh, voll krass. Dann irgendwann waren die 100 geknackt und dann ging es halt weiter nach oben. Und das von den ersten paar Downloads, wo wir noch mit einer Hand abzählen konnte, wer das jetzt wahrscheinlich war, dann irgendwann hin zu einem, wir wurden mal irgendwo erwähnt. Globalen Triumph. Naja, übertreiben wollen wir das mal nicht. Wir sind immer noch die kleine Nische. Aber trotzdem, wenn einen von außen irgendwann Leute wahrnehmen oder mich irgendwann Leute angeredet habe, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe und die sagen, du bist doch die Person aus dem Podcast. Das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, so huch, jetzt ist aber krass. Das ist auch tatsächlich schön zu sehen, wie jetzt halt, keine Ahnung, Spenden reinkommen und Kommentare reinkommen. Weil es muss gar nicht irgendwie eine Spende sein, aber allein wie wir drei uns immer noch wie Bolle freuen, wenn neues Feedback, wir haben so einen Slack, wo halt Feedback reinkommt und ein neuer Kommentar, sei es auf dem Blogpost kommentiert oder eine Mail an uns oder dergleichen, oder halt auch zum Beispiel, was viele machen, halt Themenvorschläge an den Jürgen oder dann sogar ganz ausformulierte Bonusfolgen. Also da ist wirklich jeder Einzelne, der Kontakt zu uns aufnimmt, ist sehr, sehr gewertschätzt. Und wenn es bloß ein Danke oder ein Schön oder irgendwas auf Twitter ist, das ist so nett einfach, das versüßt einem den Alltag doch gehörig. Jetzt sitzen wir ja alle gleich hier mit Tränen in den Augen. Ja. Uns an den Händen und sagen, erklären, wir haben uns lieb. Ja. Müssen wir? Wir haben über 2 Folgen noch nicht geredet. Was denn? Unsere Wichtelfolge. Oh. Beerdigungsfolge Nummer 1. Nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte ja die Folgen, die uns bewichtelt haben. Aber nee, also die sind ja quasi unkanonisch, oder wie sagt man da? Im Ach-Universum, aber die waren trotzdem nett. Also kann man sich schön anhören. Aber ich verstehe schon auch, wenn Leute sagen, naja, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe und das fällt mir von daher auf, wenn das so automatisch in dem Feed reinläuft. Also das habe ich so gehört als Feedback, dass man sich daran an der Stelle doch irgendwie auch wundert. Aber das ist ja irgendwie auch Teil des Konzepts. Also das, genau, das verkraftet ihr schon. Das heißt, dass für uns Leute dazukamen und für uns eine Folge produziert haben. Der Dominik sagt, ich soll hier unbedingt noch diesen Einspieler losfeuern. Wer sind Sie denn bitte? Ja, jawohl, der Bankräuber. Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie über die 300.000 Mark hinausstellen? Was für einen Fluchtwagen wollen Sie denn haben? Das soll die 300.000 Mark fordern, Handschellen fordern. Wozu brauchen Sie denn Handschellen? Das heißt, Sie wollen Ihre Geisel nicht freilassen, wenn Sie die Forderungen erfüllt haben zunächst? Der ist auch so scharfsinnig, der Hans, ne? Wo wollen Sie denn hinfahren? Das ist nur der Kontext, halt doch so sein. Na nun gut, man kann Sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Das Gespräch ist beendet. Ich finde aber, das passt ganz gut. Das könnte ich da eigentlich ans Ende von der Ansage bzw. einem Aufsprechen auf eine Voicemailbox mehr beenden damit mit. Das Gespräch ist beendet. Danke, Jungs. Danke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Auf die nächsten 2 Jahre. Wupp, wupp. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sollen wir noch ganz kurz über die nächste Folge reden? Oh ja, was hat es denn mit der nächsten Folge auf sich? Wir haben ein Publikum nächste Folge, ein Live-Publikum. Was? Sind das etwa Leute, die dann hier vorm Fenster stehen? Nee, die werden dann ja da wahrscheinlich immer noch freiwillig. Das sind Schülerinnen und Schüler. Das wird ein bisschen wie auf der Hack and Make, so Leute, die überhaupt nicht wissen, was hier über sie hereinbricht. Und wir werden sie mit Geschichte konfrontieren. Das wird super. Wo findet das Ganze statt? Das sage ich dir dann, wenn es soweit ist. Und können da Hörerinnen und Hörer einfach dazukommen? Nein. Was für ein Downer zum Schluss. Na gut. Der Philipp stellt aber auch die falschen Fragen. Der weiß doch, der kennt doch die Rahmenbedingungen. Ja, ich wollte eine moderative Brücke bauen. Für den Arsch. Das ist zum Beispiel sowas, ne? Das habe ich noch nicht gelernt in den ganzen 2 Jahren auf moderative Brücken, einfach ohne dummen Spruch einfach einzugehen. Und du so. Machst das halt aus Prinzip schon nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, ich zimmer dir da manchmal so eine wunderschöne nicht. Gewölbte Brücke aus Mahagoniholz und du trampelst mit dem LKW drüber und die bricht einfach auf der halben Strecke ein. Ich bin halt ein Freigeist, ja, und da sehe ich, dass jemand mich in meiner Kommunikation einschränken will, indem er mich in eine bestimmte Richtung bewegt. Und da habe ich sofort so einen rebellischen Reflex. Der Jürgen ist so jemand, der, wenn einen Traumpass kriegt und allein vor dem leeren Tor steht, dann schießt er richtig vorbei. Ich auch schon gemacht. Vielleicht nicht aus Prinzip, aber zumindest Ach Gott, mit ich habe mich verliebt. Wie schön. Ich habe in meiner ganzen Nicht-Fußballkarriere, ja, also ich habe nie Fußball gespielt. Ich war nie in einem Verein, ich war einmal in einem Fußballtraining, aber wir haben mal so eine Weile bei so Spaßturnieren einmal im Jahr mitgekickt, so ein bisschen. Und da wurde hauptsächlich gesoffen und da haben sie mich halt dann gefragt, ja, du kannst zwar nicht Fußball spielen, aber trinken kommst du mit. Ja, und da stand ich dann aber auch dummerweise ab und zu mal auf dem Feld. Und in diesen ganzen Jahren, die wir da hingefahren sind, das waren so 3, 4, habe ich ein einziges Tor geschossen. Also ich habe auch öfter mal vom leeren Tor vorbeigeschossen, aber ich habe ein einziges Tor geschossen, das war großartig. Da bin ich über... Das Torwart. Nein. Ich bin über das halbe Feld alleine mit dem Ball. Also das war irgendwie, keine Ahnung, nach einer Ecke oder irgendwas. Und dann haben alle gesagt, hör auf. Nein. Pass einfach. Und du gesagt, nein, ich schieße jetzt das Tor. Ja, ich war festen Vorsatzes, dass ich ein Tor schieße. Ah, ja. Und dann renne ich davor und der Torwart kommt mir entgegen. Und irgendwann in meiner Verzweiflung, weil ausspielen kann ich so jemanden ja nicht, weil ich stolper ja über meine eigenen Füße schon beim Dribbeln. Dann habe ich halt einfach geschossen. Über den drüber, der wäre gnadenlos weit über das Tor, aber der Torwart hat ihn nur so halb zu fassen gekriegt und hat ihn dann nach unten abgelenkt, nach hinten sich ins Tor. Das ist das einzige Tor in meiner Fußballkarriere. Jetzt wollt ihr mich, glaube ich, fälteln. Das ist der 80er Jahre Filmapplaus im Sportgenre. Ich hätte gerne noch ein paar Lacher vom Band jetzt an der Stelle. Das war kein Band, aber... Das ist jetzt quasi auf Band, mehr oder weniger. Gut. Kann ich jetzt endlich auf Stopp drücken, nachdem ich auch diese Geschichte noch losgeworden bin? Na dann, gute Nacht.